und uns, also der Platypus Affiliated Society. Die Platypus Affiliated Society organisiert Lesekreise, öffentliche Veranstaltungen, Vorträge, Forschungen und Journalismus im Hinblick auf überkommene, ungelöste Probleme und Aufgaben der Alten, also der 1920er bis 30er, der neuen, 1960er bis 70er und postpolitischen, also 1980er bis 90er Linken und der Möglichkeiten für emanzipatorische Politik heute. Platypus versteht sich als Projekt der Selbstkritik und Selbstbildung, das die Bedingungen für die erneute Möglichkeit einer marxistischen Linken erkundet. Zum Ablauf der Veranstaltung, wir haben 4 Vortragende, die werden zu Beginn jeweils die Möglichkeit haben, ein 10-minütiges Eingangsstatement vorzutragen, und danach gibt es so die Möglichkeit für 2-3 Minuten Anmerkungen und Rückfragen innerhalb des Podiums. Und am Ende öffnen wir das Ganze fürs Publikum. Also wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr euch einfach in die Mitte stellen oder euch melden und vorkommen und dann ins Mikrofon sprechen. Die ganze Veranstaltung wird aufgezeichnet. Also falls jemand rausgeschnitten werden möchte, könnt ihr danach einfach zu uns kommen und wir schneiden euch dann raus. Und nach der Veranstaltung werden wir noch zusammen in die Kohlenquelle gehen. Das ist eine Bar hier um die Ecke. Also kommt dann einfach mit gerne und dann können wir die Diskussion noch weiterführen. Nun zur Besetzung des Podiums. Als erstes haben wir Dietmar Bartsch, ganz rechts außen. Dietmar Bartsch ist Bundestagsabgeordneter und war bis zur Auflösung 2023 einer der 2 Fraktionsvorsitzenden der Linken. 1977 trat er in die SED ein und promovierte 1990 in Moskau im Fach Ökonomie. Er war lange Jahre Schatzmeister der PDS. Außerdem ist er ehemaliger Geschäftsführer der Jungen Welt und später des Neuen Deutschlands. Im Wahlkampf zur Bundestagswahl 25, der den Überraschungserfolg der Partei Die Linke besorgte, trat er als einer von 3 Silberlocken zur Rettung der Partei an. Dann hier haben wir Martin Suchanek. Martin Suchanek ist Mitglied der Gruppe ArbeiterInnenmacht, der deutschen Sektion der Liga für die 5. Internationale, einer internationalen trotzkistischen Strömung. Er ist Redakteur des Montagsmagazins Neue Internationale und des theoretischen Journals Revolutionärer Marxismus. Martin Suchanek lebt in Berlin und publiziert regelmäßig zu theoretischen und programmatischen Fragen, unter anderem auch zur Partei Die Linke. Dann neben mir haben wir Charlie Rufalski, Mitglied der Linkspartei seit 2019, Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Die Linke hilft und dem Vorstand der Hellen Panke. Sie hat unter anderem den Europawahlkampf 2024 von Ihnen stark unterstützt. Und dann im Hemd haben wir Jakob. Und Jakob ist Mitglied von Platypus. Genau, alle 4 Sprechenden haben einen kurzen Text und Frage von uns bekommen. Den würde ich nochmal ganz kurz vorlesen und dann direkt das Wort schon an Dietmar Bartsch übergeben. Die Frage des Podiums lautet: Was ist die Linke? 2021 fragte die Platypus Affiliated Society Bernd Rietzinger, Thies Gleis, Georg Fülbert und Martin Suchanek: Was ist die Linke? 2025 fragen wir erneut: Was ist die Rolle der Linkspartei in Zukunft und Gegenwart? Welche Rolle spielte sie in der Vergangenheit? Haben wir es mit einer neuen Partei zu tun? Und dann würde ich gerne an dich übergeben, Dietmar. Ich habe die Frage jetzt nochmal gehört, und es wird 10 Minuten. Okay. Auf jeden Fall ist es im Vergleich zu vor einem Jahr eine völlig andere Partei geworden, weil die Partei hat inzwischen 110.000 Mitglieder. Das ist doppelt so viel wie damals. Und wir hatten den Wahlerfolg zur Bundestagswahl mit 8,8%, woran eigentlich niemand so recht geglaubt hat. Das ist jetzt so ein bisschen das Level, auf dem wir uns bewegen, und alle oder viele gehen auch davon aus, wahlpolitisch sind wir auf einem sicheren Level. Das teile ich ausdrücklich nicht. Wir sind in einer Situation, die einen Erfolg gebracht hat, aber der ist keinesfalls stabil. Da gehört sehr, sehr viel dazu. Jetzt könnte ich die 10 Minuten ausfüllen und irgendwie über die Geschichte der Partei reden, weil ich, du hast es ja gesagt, schon vor vielen, vielen Jahren mal Kandidat der SED geworden bin und jetzt in einer neuen Fraktion einer von 2, die überhaupt in dieser Partei waren und der die ganze Entwicklung zur PDS, die Erneuerung, dann mit Höhen und Tiefen, dann auch die Entwicklung zur PDS, die Linke und dann zur Die Linke mitgemacht hat, also einschließlich der Vereinigung zur WASG. Das alles wäre eine eigene Veranstaltung wert, erklärt aber viel über das heutige ist, weil man darf das nicht ausblenden, weil ohne die Wurzeln ist jeder Baum, wenn er noch so schöne Blüten hat, irgendwann tot. Aber das würde ich jetzt nicht tun wollen. Fakt ist, die Linke ist also erstens eine Überraschungspartei, aber sie ist auch eine sozialistische Partei. Ich glaube, um gleich das zentrale Problem anzusprechen, die Linke hat die Aufgabe, ihre unterschiedlichen Rollen, die Linke als Partei, die Linke in Fraktionen und auch die Linke in Regierungsverantwortung, dieses zu definieren und die Unterschiede klarzumachen. Das ist im Übrigen historisch der politischen Linken noch nie wirklich erfolgreich gelungen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentrales Problem, an dem wir arbeiten müssen. Das ist jetzt nicht so neu, aber es ist praktisch natürlich immer wieder schwierig, weil es gibt die große Neigung, und ich war mal in der Partei zuständig, als Bundesgeschäftsführer, bei anderen heißt es Generalsekretär, habe nur die Partei im Blick gehabt, zuallererst, war dann auch Fraktionsvorsitzender, wie du gesagt hast, komme aus Mecklenburg-Vorpommern, wo wir in Regierungsverantwortung waren und sind. Das alles sind natürlich Widersprüchlichkeiten, die objektiv sind und die man durchaus annehmen soll. Ich würde sagen, dass wir einigermaßen stolz von uns sagen können, dass wir in großer Konsequenz die sozialen Interessen im Lande vertreten. Das seit vielen, vielen Jahren und das jetzt durchaus wieder verstärkt. Das ist angesichts der Gesamtentwicklung, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auf der Welt, sehr, sehr dringend notwendig. Man muss sich das anschauen, die Schere geht immer weiter auseinander. Deutschland nimmt die Zahl der Milliardäre zu, die Zahl der Vermögensmillionäre nimmt zu. Auf der anderen Seite mehr Kinder in Armut im letzten Jahr, so viele wie noch nie in der Bundesrepublik Deutschland. Wir haben ein riesiges Mietenproblem und, und. Das ist etwas, wo wir, glaube ich, auch ein bisschen stolz sein können, dass wir es geschafft haben, dass diese Themen in der Öffentlichkeit eine Rolle spielen. Und mein, sage ich mal, Lieblingsthema, in Anführungsstrichen, ist das Thema Kinderarmut. Also vor 10 Jahren hat darüber niemand gesprochen. Kinderarmut hat man verbunden so mit Bangladesch oder Mali, aber nicht mit Deutschland. Ist aber in Deutschland ein riesiges Problem. Und die Ausgrenzung beginnt in diesem Alter. Das ist ein wahnsinniges Problem. Dass darüber überhaupt geredet worden ist, die Ampel zwar nichts hingekriegt hat, aber im Koalitionsvertrag hatte sie zumindest so Sinnvolles aufgeschrieben, nichts hat sie hingekriegt, um das klar zu sagen, das sind die eigentlichen Gründe oder die eigentlichen Fakten ihres Scheiterns, ist aus meiner Sicht skandalös, aber ist weiterhin unsere Aufgabe. Ich glaube, die müssen wir außerparlamentarisch und auch parlamentarisch wahrnehmen. Das ist ein ganz zentraler Punkt, weil andere Parteien haben vieles von dem, wie sie mal entstanden sind, ob sie Grünen sind oder die SPD ist, ein Stück weit aufgegeben. Ein zweiter Punkt, den ich unbedingt erwähnen will, die Linke ist, sage ich auch im vollen Bewusstsein dieser Aussage, die Linke ist die Friedenspartei nicht nur im Deutschen Bundestag, sondern sie ist das auch in der Praxis. Dies ist in heutiger Zeit viel, viel komplizierter, als das, sage ich mal, vor 30 Jahren war. Die Entwicklungen sind hier im Raum sicherlich bekannt, ob das der furchtbare Krieg in der Ukraine ist, ob das die Kriege im Nahen Osten sind und. Aber ich sage jetzt auch mal, über die wird geredet, weil die in der Tagesschau sind. Über die vielen anderen. Im vergangenen Jahr gab es 200 Kriege und bewaffnete Konflikte auf der Welt, über die wird kaum geredet. Und ich finde, dass das eine unserer Aufgaben sind, die wir im Übrigen auch wahrnehmen. Über Waffenexporte reden, wie Deutschland, wo in Deutschland blutige Profite verdient werden, in Größenordnung. Darüber muss man reden, über derartige Dinge. Die Linke war immer... 10 Minuten, ich muss ein Bild drauf achten. Du gibst mir ein Zeichen, wenn es... Jetzt bei 5 Minuten auch. Ach so, sehr gut. Im Bundestag war das, wir waren ja zwischendurch mal Gruppe, da waren es in 2 Minuten, die man reden durfte. Also ich will sagen, dass wir natürlich als Linke immer eine Partei im großen Wandel, immer mit großer Erneuerung waren. Und wir waren immer dann erfolgreich, wenn wir das auch hingekriegt haben. Ein anderer bekannter Kollege von mir hat immer gesagt, das Schlimmste für die Linke sind große Erfolge. Ich kann das aus der Vergangenheit eigentlich nur bestätigen und hoffe, dass wir diesmal die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und nicht uns irgendwie sonnen. Denn die Herausforderungen sind riesig. Ich glaube, wir haben ganz große Herausforderungen als Linke, die nicht nur in aktueller Politik bestehen. Ein Grund dafür, dass wir vor einem Jahr, hat niemand an uns geglaubt und wir waren bei 3%, ich glaube, das hatte 3 zentrale Gründe. Das eine ist eine programmatische Frage. Die Linke hat weiterhin das Erfurter Parteiprogramm. Das ist zwar schön, aber die Welt hat sich so unendlich weitergedreht. Und all die Probleme, die es gibt, Digitalisierung, was ist Klassenpolitik heute, ist dann nicht, also Klassenpolitik ist schnell ausgesprochen, aber was das real bedeutet, ist halt eine viel, viel schwierigere Aufgabe als das, was wir hin und wieder sagen. Also programmatisch haben wir ein Defizit. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir daran müssen. Ich würde mir wünschen, es geht gar nicht darum, dass wir schnell ein neues Programm schreiben, aber dass wir die Fragen, die es gibt, die Fragen, die es real gibt, die sehr breit sind, gerade die neuen Technologien und so weiter bringen die mit sich, dass wir diese Fragen versuchen zu beantworten. Auch was heißt soziale Gerechtigkeit heute? Was heißt Friedenspolitik heute? Was ist Klassenpolitik? All diese Dinge, finde ich, sind teilweise bei uns etwas zu kurz gekommen. Das ist ein Punkt. Der zweite ist, wir müssen strukturelle Fragen stellen. Ich bin weiterhin ein vehementer Vertreter, der sagt, die Linke darf nicht fokussiert sein auf Städte zum Beispiel, auf Regionen, sondern die Linke muss immer eine Partei Stadt-Land sein, muss immer eine Partei auch sein, ja, sehr wohl der arbeitenden Bevölkerung, aber weit darüber hinausgehen. Wenn wir das nicht schaffen, machen wir meines Erachtens einen Fehler. Aber das ist zum Beispiel auch ein Diskussionspunkt. Ich glaube aber, dass diese Strukturfrage, wie kriegen wir das hin, dass Menschen Interesse haben, jetzt gibt es ja wieder eine Situation, dadurch, dass wir präsent sind, gibt es eine Situation, dass es Interesse gibt. Aber das so zu machen, dass all diese Fähigkeiten und Fertigkeiten, die es gibt, auch einfließen können in die Partei, dass wir nicht eine hierarchische Partei sind, wo im Kern ein Gremium, das natürlich immer demokratisch gewählt wird, entscheidet, und dann ist das so. Ich glaube, wir sind alle auf der Suche. Die Linke ist nicht in einer Situation, dass wir die Antworten haben. Und das ist jetzt kein deutsches Problem, das ist ein europaweites, sogar ein weltweites Problem. Man muss sich die Situation anderer linker Parteien mal anschauen auf der Welt. Es ist fast überall eine Katastrophe. Das ist ja einfach die Wahrheit. Und das ist eine Herausforderung, die auch eine strukturelle Herausforderung ist, dass wir eine einladende Partei sind, wo es Spaß macht, mitzumachen. Und das ist eben nicht die klassische Struktur, wie die sie mal in Uralzeiten hatten. Was also hieß, wir haben eine solide Basisorganisation, einen Kreisverband, und dann haben wir noch Arbeitsgemeinschaften und Interessengemeinschaften. Das, glaube ich, ist nicht die Zukunft. Ich glaube, dass wir da enorm dran arbeiten müssen, das weiterzuentwickeln, wo es aber auch die Antworten nicht gibt. Also wer glaubt, dass die Antworten sind da und wir müssen nur das oder das machen. Also, oder andersrum. Ich kenne Tausende in der Linken, die alle Antworten haben. Also es gibt ganz viele, die alle Antworten haben. Nur in der Regel ist eine linke politische Kraft nur dann erfolgreich, wenn sie auch ein Stück weit Einfluss hat. Und dieser Einfluss wird in der Bundesrepublik Deutschland, das kann man zu viel bürgerlich nennen, ist aber die Wahrheit, es wird an Wahlergebnissen und Mitgliederzahlen gemessen. Und das ist für uns auch ein Kriterium. Und das Kriterium war eben Gott sei Dank bei letzten Wahlen, dass wir da vernünftig abgeschnitten haben. Ich will also sagen, wir stehen als Linke vor großen Herausforderungen. Diese Herausforderung wird mit Sicherheit nicht mehr meine Generation zu lösen haben, sondern eine nächste. Die Linke hat eine riesengroße Chance, weil wenn wir die Probleme dieser Welt uns anschauen, und da könnte ich jetzt die 10 Minuten auch locker ausfüllen, also ganz locker ausfüllen, und da ist Deutschland ja wirklich noch in vielerlei Hinsicht bei allen tiefen Problemen, die wir haben, ich habe über Armut gesprochen, ich habe über Ausgrenzung gesprochen, über vieles andere mehr, aber wenn man es vergleicht mit anderen Regionen dieser Welt, sind wir auf der Sonnenseite. Das ist einfach die Wahrheit. Also einmal kurz, ich war mal im schönen Land Bolivien, damals war Evo Morales noch der Präsident. Und da hat die Vizepräsidentin zu mir gesagt, naja, weißt du, wenn bei uns jemand Hartz IV, das war damals sozusagen für uns ein Kampf, wenn das bei uns einer einführen würde, würde auch Lebenszeit gewählt werden. So viel Geld. Also ich will damit nur sagen, und das ist eine zutiefst linke gewesen, will damit sagen, dass natürlich weiterhin eine wahnsinnige Diskrepanz auf der Welt besteht zwischen den sogenannten Industrieländern und vielen anderen Regionen dieser Welt. Also, ich will sagen, Herausforderung, der Mitgliederzuwachs ist für uns eine Riesenchance, das ist so, aber es ist eben erstmal nur ein Mitgliederzuwachs und die Interessen sind auch da völlig heterogen. Es gibt diejenigen, die sagen, ich will dabei sein, ich will meinen Beitrag zahlen, weil ich habe ansonsten Familie, Arbeit und ähnliches, ich will nicht mehr. Völlig okay. Und es gibt andere, die sagen, hey, ich will endlich was tun, ich will was tun, was kann ich machen? Also im Wahlkampf ist das relativ einfach, ich habe das jetzt erlebt, ich bin ja war ja Kandidat in Rostock, leider nicht nur Rostock, in Rostock hätte ich sogar gewonnen, aber ich bin noch ein paar Dörfer ringsherum, die leider sehr, sehr blau sind. Da war das übersichtlich, aber es sind ja auch nicht immer Wahlkämpfe. Und das ist auch eine Herausforderung, was können wir machen, was heißt Modernisierung, wie können wir auf Zielgruppen konkret hinarbeiten. Also das sind die Dinge, die stehen und da ist jede Diskussion, jeder Input wichtig und vor allen Dingen müssen wir versuchen, Attraktion von Linker zu erhöhen. Letzter Satz, den ich sagen will, ist der, bei allem, was wir tun, dürfen wir nicht aus dem Blick verlieren, dass ein wesentliches Kriterium das ist, dass wir erfolgreich in Wahlauseinandersetzungen sind. Denn wenn wir raus sind aus Parlamenten, wenn wir interessante Diskussions- und Lesekreise haben, ist alles interessant. Aber das gibt weniger Möglichkeiten, Gesellschaft zu verändern. Ich bin also jemand, der sehr wohl, Partei ist immer eins, aber das Parlamentarische ist in dieser Gesellschaft, in der bürgerlich-demokratischen Zentral. Und nur die Präsenz dort mit all den Möglichkeiten, zum Beispiel sowas wie die helle Fackel hier, das hat eben damit zu tun. Ohne diese Repräsentanz und ohne diese Möglichkeiten gibt es das alles nicht. Und deswegen werbe ich dafür, das immer im Blick zu haben, was immer auch eine Gefahr ist. Ne? Das ist immer die Gefahr, die damit verbunden ist, des Opportunismus, der Angepasstheit und so weiter. Das ist aber für mich normal. Deswegen muss es eine starke Partei geben, die am Ende die Hoheit hat. Soweit vielleicht ist. Reichte das? Aber das ist das Problem bei Abgeordneten, den Satz. Ich könnte noch reden, dann quatschen die auch eine halbe Stunde lang den Saal leer. Aber ich mache erstmal einen Punkt. Dankeschön. Dann Martin Suchanek, bitte. Okay. Gut, durch das Mikro, ne? Oder ja, das? Nee, ist okay. Ich glaube, bei dem muss man näher hin. Ach so, dann ist mir das lieber. Ja. Okay. Geht hoffentlich nicht von der Zeit ab. Das klingt in der Geschäftsordnung. Gut. Also ich versuche mir an der Stelle sozusagen thesenartig an den Fragen abzuarbeiten. Ein bisschen Exkurs wird es dabei auch geben. Was ist neu an der Linken? Ist ja ganz offenkundig der enorme Zuwachs an neuen Mitgliedern. Also die Verdoppelung einer Partei binnen eines Jahres bedeutet, dass sie in gewisser Weise neu ist, aber sie ist in gewisser Weise auch die alte. Dazu vielleicht noch komme ich später. Ich denke aber ganz wichtig ist, dass der Wahlsieg der Linken, ich würde jetzt gar nicht sagen auf die Ursachen genauer eingehen, das wäre, glaube ich, zu weit wegführen, aber auch ein Ausdruck einer wirklichen Polarisierung in Deutschland ist. Quasi in Zeiten eines Rechtsrucks und auch einer zunehmenden imperialistischen Konkurrenz und Auseinandersetzung, die auch von Seiten der Bundesregierung massiv forciert wird. Also Deutschland ist sozusagen nicht nur Zuschauer, sondern natürlich auch ein Art Player in dem Ganzen. Zweitens würde ich sagen, dass die Wahl auch und die Veränderung der Mitgliedschaft auch ausdrückt eine Veränderung innerhalb der Jugend, was die Linkspartei betrifft. Also hat ja unter den Erstwählerinnen am besten von allen abgeschnitten, also vor allem unter den weiblichen, aber generell ist das sozusagen eine enorme Veränderung gegenüber vorhergehenden Wahlen. Und sie hat auch einen Zuwachs, denke ich, innerhalb der organisierten Arbeiterinnenbewegung durchgemacht. Also diese Konferenz von Gewerkschaftern vor einigen Wochen, um den 1. Mai herum mit etwa 3000 Leuten. Das hat es sozusagen jahrelang in Deutschland nicht gegeben und das zeigt, dass es hier eine reale Veränderung gibt, die meiner Meinung nach auch bedeutet, dass auch Revolutionäre und Revolutionärinnen sozusagen sich auf diesen Prozess beziehen müssen, sozusagen auf diesen Prozess auch eingehen müssen, weil es eine reale Veränderung auch innerhalb der Klasse der Lohnabhängigen, wie immer man die genau definiert, in Deutschland mit sich bringt. Ich würde jetzt außerdem auch noch sagen, bevor ich sozusagen zur Kontinuität der Linkspartei komme, dass es innerhalb der Linkspartei, was ich durchaus begrüße, auch eine Veränderung des Kräfteverhältnisses gegeben hat. Ja, also grundsätzlich glaube ich, dass die Linkspartei davon auch profitiert hat, dass Sarah Wagenknecht weg ist. Das schien am Anfang nicht so, aber das hat sie bestätigt, dass sozusagen ein rechtspopulistischer oder populistischer Flügel, der jetzt eher Richtung AfD denn sonst wohin tendiert, nicht mehr in der Partei ist. Ich denke aber, dass zweitens auch positiv ist, dass sie die Kräfte zugunsten der Bewegungslinken oder sozusagen aktivistischerer Teile der Linkspartei verschoben hat, weil ich denke, dass man sagen muss, dass auch die Regierungssozialistinnen und generell alle Regierungsbeteiligungen der Linkspartei letztlich sozusagen mit einer Ursache und wahrscheinlich eine größere Ursache als Sarah Wagenknecht gewesen sind, dafür, dass die Linkspartei auch kurz vorm Ende stand. Ja, also wenn man nur an Berlin denkt, denke ich, dass die letzte Performance der Linkspartei an der Regierung mit SPD und Grünen desaströs war und dafür sozusagen auch durchaus zu Recht sozusagen das fast in sozusagen in den Untergang geführt hat. Das führt mich jetzt zum zweiten Punkt, das ist die Frage der Kontinuität. Also Dietmar Bartsch hat ja schon zu Recht gesagt, klar hat jeder Baum auch Wurzeln. Die Wurzeln der Linkspartei finde ich jetzt nicht so großartig, um es mal so zu sagen. Ist aber auch ein Baum, ja. Deshalb ja nicht. Aber was ich denke, was sozusagen wesentlich ist, der Reihe, und ich beziehe mich hier nur sozusagen an das Erfurter Programm, das ja bis heute sozusagen die politische, programmatische Grundlage dieser Partei ist. Okay. Na gut, dann machen wir da weiter. Ich glaube, dass das sozusagen ein recht klassisches reformistisches Reformprogramm ist, das innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft stehen bleibt. Also jetzt nur zum Beispiel guckt, was als Alternative zur kapitalistischen Marktwirtschaft in dem Programm vorschwebt, dann ist es ja nicht die Enteignung des Kapitals, es ist nicht eine demokratische Planwirtschaft, es gibt ja gar nicht die Perspektive, die wirklich global auszudehnen, sondern eigentlich, und ich würde sagen, strategisch gesehen, die Quadratur des Kreises, nämlich sozusagen eine staatlich sozusagen regulierte, gezähmte Warenproduktion. Die Linke erkennt auch schon darin die Existenz von Klassen und den Klassenkampf an, das ist mal positiv. Aber, und also das sage ich jetzt ganz orthodox im leninistischen Sinne, sie erkennt eigentlich nicht dessen Zuspitzung an. Sprich, die Frage sozusagen der Macht wird letztlich verengt auf die Frage von Parlament und Regierungsbeteiligung oder Regieren innerhalb des parlamentarischen bürgerlichen Systems. Also die Frage sozusagen einer revolutionären Umwälzung, davon hat sich die Linkspartei schon lange verabschiedet, auch die BDS davor, die WASG musste sich quasi nie davon verabschieden, wenn man es genau nimmt. Und das ist sozusagen ein Problem, das sozusagen der ganzen Politik der Partei bis heute anhaftet an der Stelle. Das heißt, sie steht letztlich auf dem Boden eines bürgerlichen Systems, eines kapitalistischen Systems, und es bedeutet, wo sie an die Regierungen kommt, ist sie letztlich immer wieder gezwungen, und das tut sie ja, letztlich dieses System mitzuverwalten. Ja, und ich glaube, da ist eine Kontinuität, vor der darf man die Augen nicht verschließen, und das führt ja auch dazu, dass quasi, falls die Linkspartei wieder an Regierungen kommt, und in Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ist sie ja noch, und dort hat sie ja die Regierungspolitik nicht verändert, nur weil sie jetzt im Parlament stärker vertreten ist. Im Gegenteil, ich denke, dass sozusagen die Partei ohne Not, ja, da den 500 Milliarden für die Bundeswehr zugestimmt hat, ist ein politisches Desaster, das sozusagen Schlimmes befürchten lässt an der Stelle. Und in einer wirklich sozialistischen Partei hätte man diese Leute eigentlich vom Acker jagen müssen und nicht dann so tun, als ob man da noch irgendwie weitermacht und war ja nicht so schlimm, wäre so oder so eine Mehrheit für die Bourgeoisie gewesen oder für die Regierung, das geht nicht. Ich denke aber nichtsdestotrotz, es gibt bestimmte Punkte, wo die Partei sozusagen auch eine Linksentwicklung durchmacht. Klarerweise muss man diesen Punkt zu sagen, wir wollen eine organisierende Klassenpartei sein, das muss man mit Inhalt füllen. Ich glaube, das ist aber insgesamt als Zielsetzung, dass mehr darüber geredet wird, was eigentlich Klassenpolitik ist, ein viel stärkerer Bezug zur Arbeiterinnenklasse proklamiert wird. Also Ines Schwertner, dann hat vorher jemand da gesagt, spricht dann davon, man muss die Partei proletarisieren. Das, finde ich, ist grundsätzlich eine richtige Sache. Ja, man muss sie allerdings mit Inhalt füllen, und ich möchte das an mehreren Beispielen kurz bringen, wo ich glaube, wo die Linkspartei sie hier sozusagen ehrlich machen muss und eine Richtungsentscheidung braucht. Erstens, das ist die Frage der gewerkschaftlichen Arbeit. Ich glaube, dass es sehr gut ist, dass die Linkspartei in ihrem Leitantrag beschlossen hat, man versucht sozusagen die gewerkschaftlich organisierten Mitglieder auch sozusagen in Gewerkschafterinnengruppen oder sozusagen quasi auch zu organisieren, quasi Absprachen zu treffen, wie machen wir dort Politik und so fort, nicht einfach nur jeder wurstet für sich irgendwie hin und tut das, was er immer schon getan hat. Finde ich sehr gut. Man muss sich aber trotzdem die Frage stellen, geht es darum, den Gewerkschaftsapparat, der letztlich ein bürokratischer, sozialdemokratisch geprägter und über Jahrzehnte an die Sozialpartnerschaft und eine Politik der Klassenzusammenarbeit, ja, eine Politik, die letztlich immer auf den Ausgleich mit dem Kapital geht, die immer schwerer durchhaltbar ist, muss man auch sagen, soll die weitergeführt werden? Oder will man eigentlich eine Klassenpolitik, wo man die Gewerkschaften von unten erneuert oder nicht? Dazu braucht sozusagen eine Klärung. Aufrüstung, ich stimme dem schlichtweg nicht zu, dass die Linkspartei so umstandslos die Friedenspartei Deutschlands ist. Das kann man, also den 500 Milliarden ganz deutlich sehen. Ich bestreite in keinster Weise, dass beispielsweise auch sozusagen ein etwas sozusagen holzschnittartigen Antiimperialismus, wo die Leute dann Russland oder China irgendwie außen vor lassen und so tun, als wären das selbst keine imperialistischen Staaten, dass das auch ein Problem von Radikalen oder Linken ist, denen zu hoffen, darin so ein Heil zu finden. Nichtsdestotrotz rüstet Deutschland auf wie noch nie seit Jahrzehnten, weil es sozusagen auch einen Wettbewerb um die Neuaufteilung der Welt mitmachen will. Und dann muss man hier ganz klar sagen, wollen wir eine linke Politik, die sagt, Verteidigung ist okay, aber nur ein bisschen weniger. Ja? 500 Milliarden, vielleicht doch nur 300 und dafür 100 für das Soziale oder so ein Zeug. Oder sagen wir, nee, keinen Cent für die Bundeswehr. Keine Auslandsinterventionen da und dort. Dritte Frage, Palästina. Vor unseren Augen findet ein Genozid statt. Die Linkspartei ist in der Solidaritätsbewegung mit dem palästinensischen Volk und mit der Bewegung gegen den Genozid weitgehend außen vor gewesen in den letzten 1,5 Jahren. Das beginnt sich zum Glück positiv zu verändern. Also wenn man zum Beispiel die Demo United for Gaza betrachtet, hatte die Linkspartei erstmalig seit Ewigkeiten, irgendwas in Berlin, einen eigenen Block dort. Ich finde, das war sehr gut, hervorragend. Ich finde auch gut, dass am Erfurter Parteitag der Beschluss angenommen wurde, sie von der auf die Jerusalemer Antisemitismusdefinition zu verständigen und sie von etlichen Beschlüssen der Vergangenheit zu verabschieden. Das muss aber sozusagen weitergeführt werden an der Stelle. Ich finde es eine Schande, dass der Vorstand der Linkspartei und die Parlamentsfraktion nicht zu United for Gaza aufgerufen haben. Ja? Und man, wenn man sagt Friedenspartei, dann muss sie eine Partei daran erweisen, steht sie effektiv gegen einen Genozid, der vor unseren Augen stattfindet, oder nicht? Steht sie gegen einen Genozid oder dümpelt sie so in der fünften Reihe der Staatsräson mit rum? Und das ist. Ups. Ja, dann belasse ich das zum rebellischen Regieren an der Stelle. Ist irgendwie klar, dass ich das für keine so gute Idee halte. Um es mir an der Stelle zu sagen. Was ich aber abschließend noch sagen wollte, und ich bin ja sozusagen der Einzige, der eher nicht vom Reformerinnenflügel hier am Podium sitzt. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, innerhalb der Linkspartei sozusagen für radikale Linke durchaus zu kämpfen und zu versuchen, sozusagen diese Debatten um Fragen, die jetzt gebracht, aber grundsätzlich, was ist heute revolutionäres, was ist ein genuin klassenkämpferisches Programm voranzutreiben. Ich habe jetzt nicht die Illusion, dass die Partei insgesamt zu einer revolutionären oder kommunistischen wird, aber wenn ich das für notwendig halte, weil ich glaube, man braucht eine Partei, die den Kapitalismus nicht nur verwalten, reformieren, sondern die ihn letztlich zerschlagen und durch eine sozialistische Gesellschaft ersetzen will. Aber ich glaube, es ist notwendig, sie in diese Debatten aktiv einzumischen, weil die 60.000 Leute, und da gibt es wahrscheinlich noch eine Ecke mehr in dieser Welt, die diese Bewegung gemacht haben und gesagt haben, wir brauchen eine Partei, die der Regierung, die dem Rechtsruck, die dem Rassismus, die auch dem Militarismus was entgegenhält. Da müssen wir um die Köpfe dieser Leute kämpfen. Deswegen bin ich ja dafür, dass Revolutionärinnen sie aktiv darin einmischen. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Dann Charlie, bitte. Genau, ich mache jetzt was für Linke sehr Untypisches, nämlich ich wiederhole einfach nicht, was schon bereits gesagt wurde, in der Hoffnung, dass ich nicht überziehe. Um nochmal zur Ausgangsfrage zu kommen, wie hat die Linke sich verändert in welche Partei habe ich kennengelernt. Ne? Also 2019 bin ich eingetreten in Sachsen. Das war der Moment, als wir von 28 Abgeordneten auf 14 geschrumpft sind im Landtag. Für uns das historisch schlechteste oder mindestens eines der schlechtesten Ergebnisse. Und wir am Sonntagabend um 18 Uhr ganz groß die ARD angeschaut haben und den großen blauen Balken gesehen haben. Die AfD ist schon damals sozusagen in Sachsen, ich glaube, zweitstärkste Kraft geworden, währenddessen wir halt abgestraft wurden. Und klar war, es wird weitergehen mit 30 Jahren CDU. Die Partei war damals sozusagen sehr klassisch, wie Dietmar das beschrieben hat, Kreisverband, Ortsverband. Und da haben wir unsere Debatten geführt und im Übrigen außerhalb nicht. Und grundsätzlich immer schon mit dem Protokoll. Heute, Jahre später, bin ich in Berlin organisiert und nehme natürlich eine Partei wahr, die Debatten, die ich vor 5 Jahren, vor 4 Jahren geführt habe, sei es die Always-Debatten von Nahost über, wie halten wir es nun mit Sexarbeit, wie halten wir es mit dem BGE, wie halten wir es mit der Regierungsbeteiligung. Diese Fragestellungen haben wir jetzt wieder, vollkommen klar, wir haben uns ja verdoppelt. Woher sollen Neumitglieder diese Fragen sich jemals gestellt haben? So, gleichermaßen müssen wir das Ganze, glaube ich, in den Kontext der Bundestagswahl setzen. Und warum sind wir überhaupt so stark gewesen bei der Bundestagswahl? Das liegt natürlich einmal an uns selber, weil wir uns wieder zurückgefunden haben in den Modus der Kümmererpartei. So, nachdem Sarah Wagenknecht mit ihren Truppenteilen die Partei verlassen hat, sind wir alle irgendwie, oder auch das Umfeld der Linkspartei, umhergeirrt und haben sich die Frage gestellt, wohin denn jetzt eigentlich? Ne? Also wir stehen bei 2-3%, wenn wir überhaupt mal in der Sonntagsumfrage aufgeführt werden. Und in diesem Momentum ist es uns, glaube ich, gelungen, dass wir nach Österreich, nach Belgien geschaut haben und festgestellt haben, die haben trotz eines europäischen Rechtsrucks einen Erfolg. Und das hat ganz viel mit diesen Formen von Sozialberatung zu tun, mit diesem, ich nenne es mal Kümmererpartei, das, was eigentlich immer die PDS geprägt hat und auch immer wieder gepredigt hat. Und ich glaube, dass es uns in der Bundestagswahl einfach gelungen ist, dieses Momentum der Kümmererpartei zu nehmen und zu updaten und mit Hilfe, ne, also die Bundestagsgruppe damals hat den Mietpreisrechner glücklicherweise zu dem Zeitpunkt gehabt, wir haben die Heizkostenfragen klären können, aber gleichzeitig war das sozusagen das Fundament, glaube ich, dass wir uns einmal selbst wiederentwickelt haben und entdeckt haben. Und gesagt haben, wir haben jetzt einen Sinn, ne? Wir haben es geschafft, die Genossinnen und Genossen in eine gemeinsame Richtung zu schicken und nicht um 20 verschiedene Gräbenkämpfe und 20 Nebenkriegsschauplätze, also innerparteilich, sie davon wegzubringen. Und gleichzeitig hat uns natürlich auch das Abstimmungsverhalten des BSW maßgeblich genützt. Das muss man so klar sagen. Es war eine große Fehlentscheidung des BSW zusammen mit der AfD und der CDU für diesen Antrag zu stimmen im Bundestag. Und uns hat es einfach schlicht und ergreifend genutzt. Die haben es ja bis heute nicht verstanden, dass es überhaupt nichts bringt, der AfD zehnmal hinterher zu rennen. Wir sind da bei uns geblieben und ich würde sagen, unser Wahlerfolg unser Comeback ist darauf zurückzuführen, wir haben wieder zu uns gefunden und gleichzeitig haben wir es geschafft, in gewisser Art und Weise Haltungswahlkampf zu machen. Jetzt müssen wir natürlich schauen, wie gehen wir damit um und wir sind, glaube ich, immer noch ein halbes Jahr später in einem totalen Siegesrausch und sagen, yes, 8,8%, geil, wir sind wieder wer. Und gleichermaßen wissen wir gar nicht, was machen wir denn jetzt mit den 8,8%? Wie verhalten wir uns, wenn die CDU anklopft und sagt, könnt ihr jetzt mal bitte für uns stimmen für die Zweidrittelmehrheit? Sind wir dafür, sind wir dagegen? Und genau diese Frage, glaube ich, ist vollkommen zentral. Bleiben wir bei der Partei der Proletarisierung oder gehen wir einen Schritt weiter und nehmen die Proletarisierung mit, um aktiv mitzugestalten? Denn wie gesagt, ich komme aus Sachsen und bin sozusagen sehr stark innerparteilich ostdeutsch sozialisiert. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir dann einen absoluten Gebrauchswert haben, wenn wir zumindest darüber diskutieren, wie und ob wir in Regierungen etwas verändern können und ob es Sinn macht nach einer klugen Abwägung. Diese Frage müssen wir jetzt, glaube ich, sehr, sehr gründlich mit den Neumitgliedern diskutieren und dann gemeinsam in eine Richtung marschieren. Alles andere bringt uns absolut wieder zu dem Punkt 2, 3, 4%. Jetzt muss ich einmal kurz in meinen klugen Notizen nochmal nachschauen, ob ich was vergessen habe. Genau, ich will noch einmal sozusagen auf die Sache des Mecklenburg-Vorpommerns. Mecklenburg-Vorpommern und Bremen in die Abstimmung eingehen, weil es angesprochen wurde. Ich finde es auch beschissen, dass unsere MinisterInnen so gehandelt haben. Gleichermaßen muss man ihnen aber anrechnen, sie haben sich erklärt, warum, und ich finde, das gehört zur Debatte dazu, warum sie sich so verhalten haben. Und das gehört zumindest einmal hier gesagt. Und dass sie sich erklärt haben und sich dieser Debatte der Partei gestellt haben, auch innerhalb ihrer Landesverbände, das ist ihnen hoch anzurechnen. Und wir müssen auch darüber sprechen, dass ich in einem Land, in einem Bundesland eher mich traue, auf eine Anti-Nazi-Demo zu gehen, meine Meinung zu sagen, auf einen CSD zu gehen, was auch immer, als ich es in Sachsen oder in der CDU-Regierung getan habe oder auch in Berlin oder in der CDU-Regierung. Diese Abwägung gilt es mit zu betrachten und separat zu bewerten. Danke, dann jetzt Jakob. Ja, danke schön. Einen schönen 4. Juli. ich bin jetzt die nervige Person, die einen Text vorliest. Die Partei Die Linke gibt es bereits mein ganzes Leben. Es stimmt nicht ganz, irgendwo in meiner Erinnerung gibt es da schon noch so Gedankenschnipsel von Umfrageabdrucken im Spiegel bei meinen Eltern, in denen die lilafarbene Kurve noch mit PDS, also Partei des Demokratischen Sozialismus, bezeichnet ist. Und irgendwo schwirrt auf meinem Kopf auch noch ein Nachrichtensprecher, der von der Wahlinitiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, der WASG, erzählt. Aber doch, und für jemanden wie mich, der in den 90er Jahren geboren wurde und in den Nullerjahren of Age kam, fällt die Gründungszeit der Partei Die Linke zwischen 2005 und 2007 ungefähr mit dem Zeitraum zusammen, in dem man möglicherweise so langsam begann, etwas von der politischen Welt wahrzunehmen, die einen umgibt. Auf gewisse Weise ist Die Linke die Partei meiner Generation, auch wenn ihre Kader, hier anwesende inkludiert, oft ganz andere Generationen angehören. Die Partei Die Linke ist das hauptsächliche Ergebnis, das während meiner Lebenszeit auf der politischen Linken in Deutschland passiert ist, for better or worse. In meiner Lebenswelt war Die Linke eine Konstante, formativ für die bundesrepublikanische Gegenwart meiner Kindheit, Jugend, meines Erwachsenseins, also der Welt nach dem Sommermärchen 2006, der Welt von Angela Merkel, von großen Koalitionen, Eurokrise und Abwrackprämie, von Flüchtlingskrise, Rechtspopulismus, Aufstieg der AfD. Die Linke war immer da. Mal mehr, mal weniger am Rand des politischen Diskurses der Bundesrepublik, mal als aufstrebende Kraft, die eine neoliberalisierte SPD das Fürchten lehren wollte, mal als Bogeyman, gegen den die politische Rechte Rote-Socken-Kampagnen inszenierte, mal als potenzieller Partner in rechnerisch möglichen rot-rot-grünen Koalitionen auf Bundesebene, mal als tatsächlicher Partner in der rot-rot-grünen Landesregierung hier in Berlin, wurde es auch schon gesagt, dann sogar als Führungspartei einer rot-rot-grünen Landesregierung in Thüringen, schließlich als fast verendetes, gespaltenes und dann wieder auferstandenes Projekt. So, ich will jetzt nicht in Erinnerungen schwelgen und auch keine Generationengeschichte an meinem eigenen Beispiel erzählen. Ich will euch auch nicht nerven damit, dass ich euch meine Lebensgeschichte aufdränge. Ich glaube nur, dass der Punkt wichtig ist. Die Linke ist keine neue Partei mehr. Für Menschen, die heute 30 oder jünger sind, gehört eine Zeit ohne die Linke nicht wirklich zum aktiven Teil ihrer Erinnerung. Gerade wenn man irgendwie in sogenannten linken Kreisen, in der alternativen Szene oder sonstigen sich politisch verstehenden Subkulturen aktiv war, stieß man auch hier immer unausweichlich auf die Linke. Ich erinnere mich noch, und dann lupe meine Erinnerungen, an ein Event namens Linke Filmnacht. Das muss ungefähr 2015 oder 16 gewesen sein, irgendwo hier in Prenzlauer Berg. Da spielte eine Band, die ich mochte, und außerdem gab es einen Auftritt von Gregor Gysi. Das war damals schon interessant. Gysi hatte schon damals den Faktor von so einer Art Popstar. Meine Kollegen auf Arbeit zeigten sich manchmal YouTube-Videos von seinen Auftritten. Gysi war cool. von dem Auftritt weiß ich nicht mehr viel, aber eine Sache ist mir im Gedächtnis geblieben. In einem Moment fragte eine ältere Frau aus dem Publikum Gysi, wie das denn nun so sei mit Die Linke und dem Sozialismus, ob es da nicht mehr brauche, ob die Partei in ihrer aktuellen Version hinreichend sei. Gysis Antwort überraschte mich. Sie ist mir wohl deshalb im Kopf geblieben, weil ich sie damals so ehrlich und entwaffnet fand. Er meinte, klar wird die Partei nicht hinreichen, klar bräuchte es viel mehr als das Gegebene, klar kann man nicht direkt sagen, dass die Partei etwas wirklich mit dem Kampf für den Sozialismus zu tun habe, aber es sei schon auch wichtig, vielleicht viel wichtiger, sich zu vergewissern, was die Linke geleistet habe. Nämlich, dass man nach 1990, nach dem Zerfall des Realsozialismus, zumindest den Gedanken aufbewahrt habe, dass so etwas geht, eine sozialistische Partei. Das 20. Jahrhundert des Stalinismus, Scheitern des Staatssozialismus und die anschließende Reaktion seien so stark gewesen, dass heute zunächst an nichts anderes zu denken sei, als an die Aufbewahrung einer alten Idee. Die Aufbewahrung einer bestimmten Politik als Ziel einer Partei, die in der Realität eine ganz andere Politik verfolgt, ohne wirklich zu wissen, wie man zurück zu dem kommen würde, was man eigentlich tun will. Das erschien mir damals und eigentlich bis heute wie eine überraschend ehrliche Antwort auf die Frage nach der Existenz dieser Partei und darauf, warum sie bei aller Integration in den Parteienapparat doch nicht vom Begriff des Sozialismus lassen konnte. Eigentlich würde man ja Sozialismus machen wollen, aber aktuell geht das leider nicht. Alles, was man tun kann, ist, den Gedanken daran aufzubewahren. Dem Statement von Gysi schienen, nicht direkt, aber zumindest der Tendenz nach, auch viele meiner Altersgenossen auf der Linken zu folgen, die sich in mehreren Wellen in die Partei oder in ihr angeschlossene Strukturen hineingegangen, oft durchaus in kritischer Distanz zur konkreten Politik der Partei, aber oft sich selbst rechtfertigen, gerade auf der Basis davon, dass die Linke die einzige ernsthafte Partei sei, in welcher der Gedanke an den Sozialismus aufbewahrt würde und damit der einzige Ort, an dem auch eine ernsthafte sozialistische Politik wieder entspringen könnte. Eine Generation von Menschen, die zuvor einmal postautonom, antideutsch, trotzkistisch, anderweitig sozialistisch sozialisiert waren, ging in die Partei, die für all diese einander auch feindlich gegenüberstehenden Traditionen ein Dach bot. Die deutsche radikale Linke fand sich immer mehr zentriert auf ein Parteiprojekt vor, das an sich ganz offen davon sprach, die radikalen Forderungen derselben Linken realistisch nicht erfüllen zu können oder auch zu wollen. Aber vielleicht ja in ein paar Jahren, vielleicht wird sich etwas ändern. Das war die Hoffnung. Gleichzeitig schien die Linke über die Nuller und frühen Zehnerjahre hinweg ja tatsächlich Teil eines globalen Linken-Comebacks zu sein, diesem sogar ein Beispiel und Vorbild zu leihen. Die Linke war ja ursprünglich ein Ergebnis des Protests gegen die endgültige Neoliberalisierung der Bundesrepublik unter der rot-grünen Schröder-Regierung, vereinte potenziell alle, die ein Problem mit dem sozialen Kahlschlag der Hartz-Reformen und ähnlicher Barbareien hatten. Sie wurde damit zum Vorbild für das europaweite Aufbegehren, als im Zuge der Euro-Krise das deutsche neoliberale Modell in Länder vor allem des europäischen Südens exportiert wurde, Syriza und Podemos als weitere antineoliberale Parteigründungen mögen zwar im Detail andere Geschichten, auch andere ideologische Orientierungen gehabt haben, gleichwohl bauten sie einen zentralen Punkt auf dem Erfolg von Die Linke auf. Als linke Sammlungsbewegungen in Parteiform, die unter der Flagge des Kampfes gegen das Austeritätsregime linke Akteure verschiedenster ideologischer Couleur vereinten, demokratisch-sozialistische Projekte, die Spielraum für linkes Handeln unter den gegebenen politischen Verhältnissen auskundschafteten. Auch anderswo auf der Welt schien man dieses Projekt aufzugreifen. In den USA tauchte ein demokratisch-sozialistisches Magazin wie Jacobin auf, anfangs auch offen orientiert an die Linke. In Großbritannien nahm die Momentum-Bewegung unter Jeremy Corbyn Momentum auf. Auch dies ein Sammlungsprojekt, das unter dem groben Label eines demokratischen Sozialismus versuchte, jenseits der aktuellen und alten ideologischen Spaltungen echte Politik zu machen. Zeitweise fühlte es sich durchaus so an, als stünde man kurz vor dem Knacken der Nuss, die der Zerfall des Realsozialismus der globalen Linken überlassen hatte. Der Suche nach einer sozialistischen Politik für das 21. Jahrhundert. Vielleicht war der Punkt, auf den die Linke laut Gregor Gysi hinarbeitete, der Punkt, für den man die Frage nach dem Sozialismus konserviert hatte, näher als gedacht. Vielleicht würde in unserer Millennial-Jugend nicht unbedingt eine revolutionäre Situation passieren, aber wir wären zumindest live dabei, wie sich die Linke wieder global aufs politische Tableau hielt. Vielleicht würde aus der Krise des Neoliberalismus ab 2008, aus dem Widerstand gegen die Reaktion von Seiten des Establishments, eine neue Form linker Politik entstehen. All diese Projekte sind gescheitert. Syriza ist der Europäischen Union unterworfen, Podemos der Regierungsverantwortung, Jeremy Corbyn hat 2 Unterhauswahlen verloren, Bernie Sanders 2 Präsidentschaftswahlen. Die Linke, also vielleicht die Vorbildpartei, hat langsam aber sicher an Wählerstimmen verloren, hat aber vor allem begonnen, intern auseinanderzubrechen, weil das alte Modell, diverse Strömungen auf der Linken zu vereinen, in Angesicht neuer politischer Fragen nicht mehr funktionieren wollte. Im Rückblick erscheint es tragisch, dass es genau das globale linke Comeback erst ermöglicht und in Fragen der Krise des Neoliberalismus es zu sein scheinen, die am Ende für die Linke nicht nur in Deutschland unlösbar wurden. Fragen nach der Europäischen Union, nach der geopolitischen Reorganisierung einer postneoliberalen Welt, der Umgang mit den in der Krise des Neoliberalismus riesig gewordenen globalen Migrationsströmen. Nach dem Umfallen der Südostalierung schien der Scheitern zum Modell für demokratisch-sozialistische Politik in Europa zu werden. Am Ende wird man, wenn gebraucht, die Institutionen verteidigen, im Kampf gegen welche man sich ursprünglich gegründet hatte. Gerade als die globale Rechte erkenntnismäßig aufholte, sich den Fragen widmete, denen man sich auf der Linken schon viel länger bewusst war und anfing, rechte Lösungen für diese anzubieten. Hier wurde der Antifaschismus der Linken langsam zum Modus der Anpassung an das Gegebene. Manche in der Partei mag das gestört haben, sie hatten aber wie Sarah Wagner nicht außer vielleicht eine Erkenntnis über eine erfolgte Veränderung keine wirklich neue Politik zu bieten. Trotzdem war der Zerfall der Linken nach Sarah Wagner Austritt traurig und symptomatisch, zeigt jedoch, dass die Partei ihre ganz grundlegende Funktion als großes Dach linker Tendenzen in Deutschland zusammenzuführen und besser zu machen, nicht mehr erfüllen konnte. Das überraschende Widerstreiten der Linken im Zuge des Protests gegen den Märkischen Pakt mit der AfD, du hast erwähnt, vor der Bundestagswahl, wirft Fragen auf. Es scheint vollkommen offen, ob der anscheinende Triumph bei der Bundestagswahl etwas über eine echte Veränderung aussagt oder rein kontingent an der Märkischen Asylpolitik hängt. Gleichzeitig macht in den letzten Monaten eine neue Generation Linker, das ist offen. Ich wiederhole jetzt, was du gesagt hast. Die gleiche Erfahrung wie meine, man ging massenhaft in die Partei die Linke. Teilweise sind das Leute, die nochmal 10 Jahre jünger sind als ich, für die also die bloße so Erfolgs- und Gründungszeit der Linken in den frühen 10er-Jahren schon gar nicht mehr zum aktiven Gedächtnis gehört. An der Spitze der Partei stehen dafür nunmehr Leute, die zumindest grob zu meiner Alterskohorte gehören, die also ähnliche politische Formationserfahrungen haben. Finanzkrise, der Zusammenbruch des Neoliberalismus, Griechenland, Jacobin, Trump. Seltsame Wiedergänger geistern durch die Welt. Zoomer-Clips zeigen sich anscheinend, TikTok von Heidi Reichenegg, wie wir uns für YouTube-Clips von Gregor Gysi. In New York wird Zoran Mandani zum neuen Bernie Sanders. Ein neuer Versuch. Aber haben wir etwas von dem letzten Versuch gelernt? Was kann einer neuen Generation Linke über die letzten 20 Jahre beigebracht werden? Was waren die Lektionen? Haben wir etwas gelernt über das richtige Handeln im Hinblick auf Regierungsbeteiligungen, auf ideologische Spaltungen, auf solche Fragen wie den Israel-Palästina-Konflikt? Wissen wir besser, wie man die arbeitende Klasse in Deutschland organisieren würde? Sehen wir den Weg oder zumindest die Hindernisse auf dem Weg zum demokratischen Sozialismus klarer? Wissen wir besser, welche Rolle eine Partei auf diesem Weg hätte? Hat die Aufbewahrung des Gedankens an den Sozialismus funktioniert? Kann man einen Gedanken überhaupt so lange unverändert aufbewahren? Rosa Luxemburg schrieb in ihrer Junius-Broschüre: Wir sind nicht verloren und wir werden siegen, wenn wir zu lernen nicht verlernt haben. Ist ein linker Klischeesatz. Aber, was haben wir gelernt? Ist das jetzige Comeback der Linken einfach nur eine leicht degenerierte Wiederholung des ersten Verstärkens der Partei, bedingt durch Mediendiskurs und Wahlzyklen, oder hat sich was qualitativ verändert, verbessert? Anders gesagt, stehen wir nach 20 Jahren die Linke näher am Sozialismus als zuvor? Oder zumindest von einem Verständnis linker Politik im 21. Jahrhundert? Dankeschön. Jeder noch 2 bis 3 Minuten. Ich würde aber sagen, weil Charlie die einzige Leute, die überzogen hat, dass sie am besten unter 2 Minuten bleibt und Charlie kann ruhig ein bisschen. Ich würde aber trotzdem den Herrn Vortritt lassen. Genau, wir machen wieder in selber Reihenfolge. Also Thema. Soll ich anfangen? Ja. Also, weil du nicht überzogen hast. Nein, das Beste kommt zum Schluss. Also 2, 3 Minuten macht es natürlich noch schwerer, weil normalerweise würde ich gerne auf das eine oder andere eingehen. Ich finde wirklich eine zentrale Frage, du hast eben viele aufgeworfen, die ganz wichtig sind, ist, warum konnte es diesen Wahlerfolg geben? Und hier habe ich ja gehört, dass es unterschiedliche Erklärungen gibt. Ich hätte auch eine, will jetzt aber gar nicht darlegen. Ich glaube, dass sie so einfach nicht ist. Und zweitens würde ich immer raten, den Blick nicht nur abstrakt, sondern auch die konkrete Situation in anderen Ländern und bei uns sehen. Es ist im Moment überhaupt nicht die Frage, ob es irgendwie der Sozialismus so oder so aussieht. Derzeit sind wir in härtesten Abwehrkämpfen, das ist die Wahrheit. Wir können also mit wunderbaren Dingen, organisierte Klassenpartei, proletarisiert, können wir alles erzählen. Nur die Sachlage ist eine andere. Im Moment gibt es einen Aufschwung von rechts außen. Die ganze Welt geht leider in eine solche Richtung. Man muss nach Amerika gucken. Wir wissen nicht, ob in Frankreich beim nächsten Mal die Rechten die Präsidentschaft gewinnen und und. Also das ist die Sachlage. Und in Deutschland gibt es ein wahnsinniges Erstarken der AfD, die jetzt erzählt, dass sie in Ostdeutschland die absolute Mehrheit haben will und und. Also was. Das ist die reale Sachlage und ich finde, die muss man beachten. Und da muss man Politik draus ableiten. Ich bin sehr dafür, im Übrigen die Flamme weiterzutragen und dass sie brennt und dass wir nicht die Asche weitertragen. Und das ist das Entscheidende. Und da finde ich, muss man auch ernsthaft diskutieren über das, was überhaupt eine Klassenpartei ist, dass die Arbeiterklasse oder Arbeiterinnenklasse sich heute formiert, über vieles andere und das, was konkret ist. Und da bin ich, also ich meine, ich kann jetzt über dieses Konjunkturpaket, was die neue Regierung so verkauft, ich muss da andauernd zu reden, nächste Woche im Bundestag vermutlich auch ein paar Mal. Da können wir, natürlich habe ich dagegen gestimmt im Bundestag, das ist ja auch relativ einfach. Ne? Das ist dann, wenn du in Regierungsverantwortung bist, was anderes. Und ich finde, diese Diskussion ist dringend notwendig. Ich habe das schon angedeutet mit der Frage, was ist Partei, was machen Fraktionen, was macht Regierungsverantwortung. Aber die erste Voraussetzung, ich meine, ich habe jetzt die Länder gehört, die sehr hochgelobt worden sind. Nee, man muss erstmal eine Fraktion im zentralen Parlament haben. Also ich meine, man kann ja Österreich loben, das ist ja schön, aber wenn man nicht dann in die Nationalversammlung kommt und dann 4% scheitert, sehr schön. Dann ist man eine tolle Partei, aber leider nicht relevant in den Diskussionen. Da bin ich lieber eine unvollkommene Partei, die viele Fragen hat. Und ich habe gesagt, die Herausforderungen sind groß, programmatisch, strukturell und neue Medien, das habe ich schon vergessen, das war eine Zeit dann schon zu weit, aber das ist ja ganz zentral, wie gehen wir damit um? Also es gibt ja auch die, die sagen, naja, wir waren bei der Bundestagswahl erfolgreich, weil Heidi Reicheneck bei TikTok so gut war. Was ein Blödsinn. Was ein Blödsinn. Die waren übrigens schon, als wir 2% hatten, hatten die Clips, wo sie 1 Million Likes hatte. Das kann nicht der Grund sein. Der Grund war ein anderer. Der hatte natürlich, also politisch, das ist sehr stark. Minuten, dann kannst du schon. Immer ein Punkt, ich bin das ja gewohnt aus dem Parlament. Okay, dann Martin. Ja. Okay. Gut. Ich glaube, es scheint ja so eine Art Konsens hier zu geben, also am Podium oder viele am Podium, ist kein Konsens, weil ich spreche da dagegen, dass der Sozialismus etwas für die ferne Zukunft wäre. Und natürlich ist es unbestreitbar, dass wir im Moment in einer Situation sind, der Defensive der Lohnabhängigen, eines Generalangriffes, kann man sagen, imperialistischer, zugespitzter Konkurrenz zwischen USA, China, Russland, EU etc. pp. Aber die Frage, die sich ja stellt, ist sozusagen auf diese, und dagegen braucht es ja dann auch große Mobilisierungen, um die zu stoppen. Die werden nicht im Parlament gestoppt werden. Ja, also, und dazu würde ich zum ersten Mal sagen, wenn wir beispielsweise auf die Frankreich gucken, Frankreich gab es also große Mobilisierung gegen die Rentenreform, die hatte ja das Potenzial in der Situation eines Generalstreiks in Frankreich. Das hätte aber natürlich die Frage von politischer Macht auf einer ganz anderen Ebene aufgeworfen und damit auch die Frage, was ist denn eigentlich die Alternative zu Macron? Die steht ja in gewisser Weise auch für die Nouveau Front Populaire heute da. Und da gibt es doch zwei grundsätzliche Alternativen. Das eine ist sozusagen die Alternative, eine irgendwie geartete Koalition mit einem angeblich progressiveren Teil des Bürgertums, also eine Volksfront im klassischen Sinne zu machen. Oder sie besteht darin, gestützt auf solche Mobilisierungen wie eines Generalstreiks und so weiter, die Macht durch die Arbeiterinnenklasse zu ergreifen. In dem Sinne gibt es eine Aktualität der Revolution, aber an die keineswegs sozusagen so unmittelbar da ist. Anderes Beispiel, nehmen wir nur die Frage der ökologischen Katastrophe, auf die wir uns zubewegen, quasi jeden Tag mehr. Es ist ja sozusagen utopisch zu denken, dass innerkapitalistisch das gelöst werden könne. Ja? Es gibt aber auch, es läuft uns ja irgendwo auch die Zeit davon an der Stelle. Das heißt, hier muss man ja die Frage sozialistischer Umwälzung auch ganz konkret darauf hinbezogen denken, wie kommt man zu einem anderen Gesellschaftssystem? Wie kann ich das erreichen? In der Hinsicht ist es, finde ich, überhaupt nicht so eine Frage, über die wir uns erst später den Kopf zerbrechen müssen. Und meiner Meinung nach besteht der Gebrauchswert und Nutzwert einer sozialistischen oder revolutionären Klassenpartei dazu, was sie dazu beiträgt, die gesellschaftlichen Verhältnisse insgesamt so zu verändern, dass sozusagen eine Umwandlung zu einer anderen Gesellschaft stattfindet, dass wir zu einer sozialistischen Umwälzung, zu einer revolutionären Umwälzung in meiner Meinung nach kommen können. Wann das, also mit Kümmern allein werden diese Dinge nicht aufgehalten werden. Also Martin, ich würde dir in großen Teilen sogar zustimmen, allerdings auch natürlich widersprechen. Ich bin immer ready für eine feministische Diskussion über Kolontai versus, keine Ahnung, Zetkin oder was auch immer. Gleichermaßen würde ich sagen, gleichermaßen nützt diese Diskussion meiner Mutter, die 800 € verdient und in eine Armutsgrenze definitiv kommen wird, einen Scheiß. Nicht respektierlich dir gegenüber gemeint. Diese Protestsituation, die du beschrieben hast, würde ich mir auch in Deutschland wünschen, aber alle Proteste, die wir in den letzten Jahren, alle Bewegungen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, von denen ich so eine Hoffnung hatte, dass sie irgendetwas bewegen, was hört man da noch großartig davon? Die Klimabewegung hat sich auseinanderdividiert. Außerdem macht sie zweimal im Jahr irgendwie einen großen Global Strike, aber in der Umsetzung davon merke ich nichts. Und ich habe ein großes Fragezeichen daran, ob es dann so ein erfolgreiches Modell ist, darauf zu setzen. Im Gebrauchswert sozusagen an diesem Punkt eine Partei festzumachen, sind wir uns sehr einig. Und ich glaube, eine sozialistische Partei hat dann einen Gebrauchswert, wenn sie grundsätzlich eine Richtung hat, eine Utopie hat, in die sie möchte und gleichzeitig eben nicht sich in der Theoriedebatte verfängt, sondern die realen Probleme löst. Ich frage mich wirklich so ein bisschen, jetzt auch bei allen euren Inputs, inwiefern wir uns einerseits vorstellen können, dass so linke Politik irgendwie Subjekt ihrer selbst ist oder Leute, die linke Politik machen, so Subjekt von Gesellschaft sind und wie wir andererseits darüber nachdenken, wenn das mal passiert ist, so um es in weniger komplizierten Worten zu sagen. Ja, dankeschön. Ich habe das gerade irgendwie versucht, so ein bisschen mal aufzumachen, sodass es diese Partei ja tatsächlich schon lange gibt. Und somit, du hast das gemeint in deiner Eröffnung, dass die Linke das irgendwie schlecht für sich, wenn sie Erfolg hat. War eine Geschichte so, ja. So, und wenn man irgendwie auf die letzten 20 Jahre schaut, scheint sich das irgendwie so zu bestätigen. Andererseits ist das natürlich irgendwie dann als Statement, finde ich, sehr ungenügend ist. So, weil man ja trotzdem was macht in der Zeit und irgendwie eine Rolle spielt in Gesellschaft, beim Managen, beim Mitregieren, beim Opposition sein, in all diesen Formen, gerade wenn man Erfolg hatte, gerade bei einer Wahl oder so, nimmt man teil daran, wie Gesellschaft irgendwie ja, gemanagt wird, geführt wird. Und man nimmt auch teil daran, wenn man nicht in irgendeiner Regierung ist. Und vor dem Hintergrund und vor dem Hintergrund dieses neuen Erfolges jetzt in der bei der Wahl frage ich mich wirklich, ob man manchmal auf der politischen Linken nicht das, ja, so das schon so akzeptiert hat einfach, dass man nie in eine Position kommt, wo man als Subjekt dafür sorgen könnte, dass linke Politik gemacht wird, in irgendeiner Form, in Gesellschaft. So, du sprichst das hier an, was hieße irgendwie revolutionäre Politik, was hieße eine Politik, die eine Klasse organisiert. Es gibt jetzt in der Linken diese neue Idee von auch irgendwie Klassenpolitik nah am Menschen. So, aber so die Frage, inwiefern ist das eine Taktik, eine Strategie, echt in Gesellschaft, schließt sich nämlich wirklich. Ich sehe irgendwie, ich komme gar nicht auf den Punkt so wirklich. Ich vertage meine Antworten auf die Fragerunde. Super, dann würde ich das Gespräch jetzt öffnen. Ich muss noch eine Sache von vorhin korrigieren. Wir schneiden nichts raus, einfach im Sinne der Authentizität. Also, wenn ihr nicht auf der Aufnahme drauf sein wollt, tut mir das leid. Kommt gerne vor für die Fragen. Können wir vielleicht das andere Mikrofon nochmal anmachen? Genau, so, ja. Das liegt hier unten. Das müsst ihr anwenden. Ja, bis dann. Danke. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal ans Podium. Meine Frage ist so ein bisschen nochmal, glaube ich, zurückgezogen auch zu diesem Gründungsmoment der Linkspartei und vor allem, glaube ich, so diese Konstellation WASG als irgendwie Bestandteil der Entstehung quasi. Es wurde jetzt viel auf diese Rückbesinnung auf den Ursprung der Linkspartei geredet und diese Kümmererpartei als Konzept irgendwie dort vor allem im Mittelpunkt gestellt. Es gibt ja jetzt wieder Debatten auch innerhalb der SPD, dieses Kümmererkonzept wieder stärker aufzustellen. Zentrale Fragen, die Ihnen angesprochen wurden, dass so den Sonderstellen der Linkspartei angesprochen wurde, die irgendwie Antworten auf internationale verschiedene Kriegsherde, die man jetzt irgendwie in diesem Manifest der SPD sieht. Es gibt scheinbar auch irgendwie Flügel innerhalb der SPD, die solche Fragen in irgendeiner Form adressieren können. Ich frage mich so ein bisschen, was ist das genuin eigene an der Linkspartei? Und gleichzeitig, um vielleicht aus dem zweiten Teil diese Frage noch reinzubasteln, sowohl in dem Kümmererparteikonzept als auch was jetzt hier besprochen wurde, als so Proletarisierung der Partei, gibt es so die Idee von, wir beziehen uns stärker auf irgendwie Basis, auf die Leute selbst, auf irgendwie normale ArbeiterInnen etc. Was ja auch in einem gewissen Sinne, Martin, dein Punkt war mit dieser Idee von, gibt es nicht nur ein Problem daran, dass man sich in Gewerkschaften selbst eigentlich auch so eine Gewerkschaftsführung irgendwie verlässt und muss manchmal an die Basis gehen. Also alle wollen irgendwie in einem gewissen Sinne so Politik stärker an den Bedürfnissen der Leute selbst orientieren. Und ich frage mich so ein bisschen, war nicht klassisch die Idee von einer Partei, dass man sagt, diese Bedürfnisse selbst als Interessen zu formulieren, bedürfte selbst einer gewissen politischen Führung, weil, ich meine, dein Beispiel war das perfekte Beispiel, man sagt so, die Leute verdienen 800 Euro im Monat, die werden in der Armutsrente irgendwie reingedrückt, die Leute werden sich keine Fragen von Revolution stellen. Ist es nicht quasi in dieser Situation selbst ein ganz schön krasser Kraftakt, Leute auf Fragen von Politik, die über irgendwie das bloße Überleben in Ansatzweise irgendwie nicht komplett barbarische Zustände hinauszutreiben, schon was, was Ihnen in Frage von Politisierung stellt, und wie ist das quasi in der Frage von, was macht ihr als Linkspartei oder andere politische Projekte aufgehoben? Was heißt es, irgendwie Leute wirklich zu politisieren über eine bloße Flucht vor der Armut hinaus? Ja, ganz kurz, ihr müsst euch nicht hinstellen, ich nehme mich aber dran, dann könnt ihr vorkommen. Genau, lass uns einfach mal hier liegen. Wir dürfen bloß nicht das wieder rüberstellen, sonst gibt es hier wieder einen Knall. Sonst ist die Frage beantwortet. Wir bieten mal mit auf deiner Liste. Wie wollen wir es? Wie wollen wir es machen? Sollen wir jedes Mal antworten? Oder bei? Ja. Wenn wir jedes Mal antworten, kommen nicht viele dran. Ja. Ich wollte gerade sagen, da kommen nicht viele dran. Ja. Also wenn ich aber angesprochen bin, also vielleicht mehrere. Ja. Ich mag anfangen. Sonst Dietmar einfach als erstes vorschlagen. Ich fange auch gerne an. Also, es war ja eine Frage, die letztlich hier oben unterschiedlich beantwortet ist. Ich bleibe bei meiner These, dass wir sehr konkret die reale Lage analysieren müssen, was die Voraussetzung ist. Wir können uns ganz viel wünschen und sagen, was wir gerne hätten. Aber das ist nicht so. Und ich deswegen finde ich es durchaus wichtig zu fragen, warum gab es diesen Wahlerfolg? Der ist nicht vom Himmel gefallen. Und ich würde auch der These widersprechen, dass der jetzt nur der Kümmererpartei. Natürlich war das ganz zentral. Jeder wusste, der nächste Kanzler wird Friedrich Merz heißen. Das wusste jeder in Deutschland. Und wir waren mit Sicherheit die einzige Partei, die nicht mit dem koalieren wollte. Anders als die Grünen, anders als die SPD, anders als die FDP und die AfD. Alle wollten Friedrich. Und das war die Wahrheit. Und das war für uns ganz wichtig. Und dann kamen viele Momente dazu, wo wir auch Glück gehabt haben. Also ich war schon oft dabei, wo die Partei Pech gehabt hat. Und diesmal hatte sie auch Glück. Und wir hatten eine Idee mit unseren drei Silberlocken. Und dann damit, es war natürlich irgendwie, das ist nicht eine geniale Idee, aber es hat Öffentlichkeit geschaffen. Öffentlichkeit. Wir hätten natürlich dann die Klassenfrage mal erörtern können auf der Bundespressekonferenz. Naja, wäre nach 10 Minuten abgeschaltet worden. Man muss leider die realen Sachen sich anschauen und sagen, wenn die eine Stunde übertragen, dann müssen wir eine Stunde was bieten, dem bürgerlichen Staat. Nicht irgendwie für, ich kann einen Vortrag halten, das ist wird ein leichtes. Also ich habe Marxismus studiert, 5 Jahre hier und dann auch nochmal in der großen Sowjetunion und habe darüber promoviert, das ist nicht die Frage. Würde ich alles hinkriegen und auch noch bin auch noch in der Lage, auch wenn es lange her ist. Aber das hilft uns nicht. Wenn wir wirklich die Flamme weitertragen wollen, wenn wir die Chance für eine andere Gesellschaft aufmachen wollen, wenn wir alles das, was du richtig beschrieben hast, ökologische Katastrophe, immer größere Armut auf der Welt, ne, also die normalen Fakten, alle 7 Sekunden verhungert ein Kind auf der Welt, das sind ja alles Wahrheiten und die schreien eigentlich nach einer grundsätzlichen Veränderung. Und wenn wir das wollen, müssen wir trotzdem, die meisten Leute, das, was Charlie gesagt hat, die sagen, ey, wie komme ich über den Monat? Und denen können wir davon was erzählen. Da sagen die, ja schön, der nächste bitte. Und ich komme aus Vorpommern. Also einer wirklich spannenden Region. Da was zu politisieren, ist schon enorm schwierig. Da haben jetzt auch junge Leute, was gut ist. Und ich finde es toll. Und ich finde es ganz schlecht, wenn wir dann, so ist es gut, eine qualifizierte Diskussion und streiten darüber, wohin der Weg ist. Wenn irgendeiner den Weg kennen würde, den kennt niemand. Also ich nicht. Ich nehme das nicht für mich in Anspruch. Ich war mal in einer Partei, die hatte immer recht, das reicht für ein Leben. Das reicht wirklich für ein Leben, das muss nicht nochmal sein. Aber das aufzurufen, was reale Probleme sind, einige sind angesprochen worden, das finde ich enorm. Und da bleibt es dabei, dass wir diese Unterschiede, ganz in deinem Sinne, dass wir die Unterschiede wahrnehmen. Was kann eine Partei, was sollte sie? Wie kriegt sie das hin, die Leute zu aktivieren, die vielleicht wirklich die Schnauze voll haben, wenn die 16 Uhr nach Hause kommen und sagen, lasst mich bloß mit Politik zu kriegen. Und wenn ich den Fernseher anmache, das nervt mich alles nur. Und ihr habt auch nicht das geschafft, was ich gemeint habe und so weiter. Ich kenne das alles. Und da ist eben deine Aufgabe, ganz konkret zu agieren. Und zwar auch von jedem Einzelnen. Ich meine, ich könnte jetzt einen Vortrag halten über meinen Wahlkreis in Rostock. Das ist auch nicht zufällig gewesen. Warum habe ich da 10% mehr als die Partei? Da gibt es Gründe für. Und nicht, wenn ich den Vortrag gehalten hätte über den revolutionären Zustand und was wir eigentlich machen müssten. Ganz bestimmt. Dann hätte ich 10 weniger gehabt. Es muss andersrum sein. Denn so ist es nun mal. Das kann ich ja schlecht finden. Das ist gar nicht meine Frage. Und da hat ja Martin in vielen Sachen recht. Aber was hilft mir das? Recht hatte ich einmal. Ich möchte gerne erfolgreich sein, möchte die Flamme weitertragen, ich möchte, dass es die Chance gibt und ich will heute das heutige System immer wieder anfangen. Denn was die da machen, macht die Gefahr nach rechts so groß auf, dass wir im Moment in einer bürgerlichen Gesellschaft darum kämpfen müssen, dass sie bürgerlich-demokratisch bleibt. Denn das ist die reale Situation. Das andere kann ich mir wünschen, aber da sind wir im Moment weit von weg. Und du hast ja recht. Ich bin doch, Gottes Willen, sehr gerne. Sozialistische Gesellschaft, eine andere als der Staatssozialismus war. Völlig d'accord. Völlig d'accord. Und ich finde auch, dass wir viel mehr darüber reden müssen und viel mehr darum streiten müssen. Wie kann das aussehen? Wie kriegen wir dann in einer solchen Situation... Du musst ihn abklingeln. Aber du machst das richtig. Ich kenne das ja. Ich kenne das. Ja, also die Frage war ja ein bisschen, wenn ich sie richtig verstanden habe, also erstmal ein bisschen nach den Ursachen nochmal, oder nach der, also ich glaube, dass schon eine Ursache ganz einfach die war, dass ganz gebündelt gesehen die Linke von vielen so als die einzige wirkliche Alternative zu Rechtsruck und zur nächsten Regierung, wo man sagen kann, dass alle anderen Parteien, die zur Wahl standen, ja eigentlich im Grunde nur versprochen haben, sie wollen irgendwie mit der CDU das machen, ja, oder stehen zur Verfügung, sind darüber aufgeregt, dass sie ausgegrenzt werden, whatever. Die Linke hat das nicht gemacht und es hat ihr sozusagen unterschiedlichste Leute als Wählerinnen und aufgrund, glaube ich, der bedrohlichen Situation durch den Aufstieg der AfD, aber auch durch zunehmende sozusagen autoritäre Strukturen, neoliberale und so weiter, viele Mitglieder gebracht. Die haben wahrscheinlich total unterschiedliche Motive dafür und wahrscheinlich wissen wir auch nicht genau welche, aber das ist trotzdem eine gigantische Veränderung. Ja, die muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen. Die zweite Sache, was ich gut finde an diesem, oder der Notwendigkeit, und ich gehe jetzt mal nicht zum Sozialismus, sondern zur Frage sozusagen konkreter Klassenpolitik. Ich war früher aber in der IG Metall beschäftigt, Bildungsreferent, schon länger her. Aber was ich halte es für wirklich gut zu sagen, dass wir die vielen Mitglieder, die es in der Linken gibt, zu sagen, wie agieren die eigentlich gemeinsam in den Gewerkschaften? Ja, also oft kennen die einander ja gar nicht, obwohl die in demselben Großbetrieb sind. Und um welche zentralen Forderungen, die es heute gibt, kann man beispielsweise eine Kampagne machen, die man in den Gewerkschaften anschiebt, wo man gemeinsam, also Themen gibt es ja genug. Das sind dann auch die Punkte, die dann natürlich auch mit der Frage, welche Gesellschaft brauchen wir etc. verbinden, aber man muss dann natürlich, also das sage ich jetzt mal so als Kommunist, wenn du in einer Gewerkschaft arbeitest, musst du irgendwo auch der beste Gewerkschafter sein. Ja, du musst sozusagen hier dann auch einen Weg finden, wie kümmerst du, also in dem Sinn gibt es da, ist es kümmern, das will ich jetzt nicht so negativ hinstellen, vielleicht war das vor, also kümmern und Perspektive ist ja nicht so entweder oder, kümmern wir um die Leute oder ich kämpfe für den Sozialismus, aber kümmern alleine, würde ich sagen, ist zu wenig, ja? Ja. Aber wir brauchen dann eben einen Weg, wie wir das in die tagtäglichen Kämpfe reinbringen. Und letzter Punkt, ich glaube, dass wenn diese Kämpfe unter Umständen eine radikalere und größere Form annehmen, dann, da habe ich jetzt sagen, vielleicht bin ich optimistischer, dann werden die auch Systemfragen mit aufwerfen können. Aber bei Fridays for Future, sage ich mal, das Problem von Fridays for Future war nicht, dass es noch mehr Leute gebraucht hätte. Die wussten alle zu Recht, was tun sie mit der Million auf der Straße. Ja? Und darauf brauchen wir eine Antwort. Vielleicht mache ich eine Antwort darauf. Ich versuche nochmal den Punkt zu machen, weil ich gerade mich in meiner Zunge verändert habe. Weil ich frage mich wirklich, und ich glaube, das ist ein bisschen die fundamentale Sache bei dieser ganzen Geschichte, gibt es einen inhärenten Zusammenhang zwischen der Politik, die man betreibt, der konkreten Politik, die man betreibt, und dieser Frage von Sozialismus? Hat das was miteinander zu tun? Hat das so, weil so, wie ich dich ein bisschen verstehe, ist ja schon in deiner Beschreibung so, dass man eigentlich so ein bisschen vor allem von dem abhängt, was andere machen. So von dem irgendwie so Auf und Ab der bürgerlichen Politik im Parlament, davon irgendwie trifft der Merz jetzt diese Entscheidung oder die andere, davon trifft die SPD jetzt diese Entscheidung oder die andere. Und dann reagiert man darauf. Und dann hat man manchmal irgendwie Glück, dass die eigene Taktik funktioniert, so, ne, wie du es beschrieben hast, so, ne, man ist dann plötzlich die einzige Partei, die nicht mit der CDU koalieren würde und das kommt gut an, weil manche Leute sich merklich gut finden und dann ist man plötzlich wieder im Parlament. So, das verstehe ich und ich verstehe auch, dass das so total Sinn ergibt für die Frage von, können wir irgendwie diese Partei am Leben erhalten? So, ne? So reaktiv gut umzugehen mit dem, was eine bürgerliche Politik irgendwie so an Möglichkeiten verschafft. Ich finde unterdessen aber gleichzeitig einfach vor allem eben im Rückblick darauf, dass es sowas wie die Linke schon 20 Jahre lang gibt, schon die Frage offen, ob man dann, wenn man Pech hat, ob die Flamme dann nicht einfach ausgeht. So, ne? Weil wenn ich das auch so verstehe, so ist man dann so, wäre die Linke jetzt nicht ins Parlament gekommen, wäre die Flamme dann ausgewiesen. Und dann wäre es nicht mehr weitergegangen. Und ich finde so, und da hänge ich so ein bisschen auch jetzt in meinem Denken so zwischen euch beiden, weil ich natürlich gleichzeitig weiß, dass so die Geschichte von Kleingruppen-Marxismus nicht diejenige ist, auch nicht irgendwie die erfolgreichste so, und auch nicht die, die irgendwie es geschafft hätte, bloß die Arbeiterklasse in Deutschland auf Dauer zu organisieren. Aber die Frage, was wäre eine sozialistische, marxistische, was auch immer Politik, die funktioniert aus sich selbst heraus, jenseits von dieser Frage von, wo dann hängen wir gerade an so in der bürgerlichen Politik, was geht da gerade so vor sich? Wie kann man eine aktive Rolle dann spielen, nicht nur eine reaktive? Wie kann auch eben sowas wie eine, ich finde ja den Begriff von so Kümmererpartei auch ganz so schön und vielleicht auch hilfreich, sich so anzuschauen, so wie kann man einen Nutzwert haben für den kleinen Mann? So voll, absolut. Aber so die Frage, ist das dann eine Taktik für die Wahl oder liegt darin auch etwas, was darüber hinausgeht in die Verfestigung von, weiß ich nicht, einer sozialistischen Zivilgesellschaft oder so, das finde ich, erschließt sich mir noch nicht zu 100%. Genau, ich würde einmal sozusagen direkt auf dich reagieren und bin sehr froh, dass du gerade die letzte Frage aufgemacht hast. Weil das ist das Momentum, was ich vorhin beschrieben habe. Wir haben dieses Momentum des Kümmerers während der Bundestagswahl eingenommen, haben aber nicht geklärt oder sind gerade in der Klärung, na, wie geht's denn jetzt eigentlich damit weiter? War das jetzt einfach nur mal so eine 5-Minuten-Idee? Haben wir uns mal 5 Minuten irgendwie selber gefunden? Oder ist es was Langfristiges? Und das ist eine der zentralen Fragen, die zu den üblichen Streitthemen der Partei hinzugekommen ist. Und ich werde auch noch mal ganz kurz auf dich reagieren, bevor dann die nächste Person eine Frage stellen kann. Was der Unterschied zwischen uns und der SPD, die jetzt irgendwie ein linkes Manifest geschrieben hat, der Unterschied ist, sie schreiben irgendwie alle paar Jahre ein linkes Manifest und überlegen sich dann mal ganz grundsätzlich, woher sie denn eigentlich kommen. Herzlichen Glühstrumpf, sie ändern trotzdem nichts damit, während wir zumindest in der Lage dazu sind, die Missstände zu erkennen und sie versuchen zu verbessern und zu ändern. Also die Missstände des Kapitalismus versuchen wir wenigstens, oder es gelingt uns in Teilen auch, ins Parlament zu tragen. Mit der Cap, du hast das Wort. Ja, vielen Dank erstmal, Leute. Und ich wollte zu der Formulierung, die Partei proletarisieren. Und ich glaube, Charlie, du hattest es dann vielleicht unabsichtlich umgedreht und gesagt, die Partei der Proletarisierung zu sein. Dazu wollte ich euch fragen. Ich habe eine ganz spezifische Frage an Martin, aber ich freue mich von anderen, was wir zu sagen haben. Wenn ich deine Kritik am Erdbetterprogramm richtig verstehe, meinst du im Endeffekt, man verabschiedet sich da eigentlich von der politischen Aufgabe, eine Revolution durchzuführen, die Staat zu zerschlagen und so weiter und so fort. Und man verabschiedet sich dann auch von der gesellschaftlich-ökonomischen Aufgabe, sozusagen über die Warenproduktion hinauszugehen. Man sagt, es gibt eine staatlich gezähmte Warenproduktion. Und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass du das für die historische Aufgabe des Proletariats, der Arbeiterklasse hältst, genau diese Dinge. Tue ich das, ja. Und deswegen interessiert es mich, warum du es begrüßen würdest, wenn die Partei diesen Proletarisierungskurs weiterfährt, also sozusagen mehr vom Proletariat, vom organisierten politisch aktiven Proletariat in die Partei integriert werden, die sich von genau diesen Aufgaben verabschiedet, programmatisch. Und warum die Gaben zur Wahl der Linkspartei ausruht. Aber das ist vielleicht eher zweitrangig, das ist eher ein bisschen über das Programm. Aber vielleicht gefällt es auf den anderen besonders auch diese Umdrehung, Partei der Proletarisierung, die Partei proletarisieren. Ich weiß nicht, ob das interessant ist, das ist mir irgendwie als interessant auch. Genau. Dankeschön. Ich antworte gern danach. Ja. gut. Nicht alle vier jetzt wieder. Nein, kurz. Nee. Also nur an der Stelle kurz. Also ich glaube, dass, also ich fange eigentlich mit dem an, ja, wir haben als Gruppe für die Wahl der Linkspartei bei diesen Wahlen aufgerufen, also bei früheren, und zwar nicht deswegen, weil wir die Partei so tolle finden, aber es ist natürlich, letztlich ist es auch politische Auseinandersetzung, ich halte das für falsch, wenn man so zu sagen, es ist einfach egal für die politischen Zustände und die Kampfbedingungen, ob eine Partei, die mit der sozusagen die so politisch bewussteren, aktiveren Teile der lohnabhängigen sozialer Bewegungen die Hoffnung sozusagen verknüpfen, damit einen Ausdruck beispielsweise gegen rechts zu setzen, aktiv zu werden, ob die 3%, 5% oder 8% kriegt. Das drückt was für das gesellschaftliche Kräfteverhältnis aus und auch als Kommunist oder Kommunistinnen ist für uns nicht egal, unter welchem Kräfteverhältnis wir in der Gesellschaft kämpfen. Daher bin ich dafür, dass die Linkspartei hier mehr Stimmen kriegt, als dass wir uns darüber freuen, dass die jetzt auch noch abnippelt. Weil damit ist noch nichts gewonnen. Ja? Also das muss man einfach, ist ganz simpel so. Ja? Zweiter Punkt, daher finde ich es aber, also, glaube ich, auch nicht egal, in der jetzigen Situation, wo 60.000 neue Leute reinbringen, wo es in der Linkspartei auch mehr Debatte gibt als vorher, darüber zu diskutieren, wo soll die Partei hingehen. Ich habe jetzt nicht die Illusion, dass die Partei insgesamt kommunistisch wird, aber nicht das für cool finden würde, an der Stelle, sehr positiv fände. Aber ich glaube, dass sie zumindest ein kommunistischer Pol darin bilden kann, und der wird sie nicht nur um Debatten, sondern der wird sie auch darum finden, wie setzen wir Klassenpolitik, Kampf gegen den Rechtsruck auch wirklich gemeinsam um. daher finde ich diesen, also unter Proletarisierung vermeint, wenn ich es richtig verstehe, wird ja gemeint, nicht nur einfach, dass die Leute mehr aus dem Proletariat kommen. Ich denke, die meisten Mitglieder der Linkspartei sind Lohnabhängige, schlichtweg, ja, oder zukünftige Lohnabhängige, wo sie nur Schülerinnen oder Studierende sind. Also so viele Optionen haben sie auch gar nicht in der Gesellschaft, ob in Stadt oder Land. Aber ich glaube, dass es von daher gut ist, wenn man zum Beispiel da, wo jetzt zum Beispiel in Gewerkschaften, das hat ja vorher gesagt, sozusagen nicht nur jeder und jede für sich einfach Mitglied ist, sondern wo man das verankert. Weil dann glaube ich, dass dort auch die Debatten darum, wie kann ich diesen Kampf um mehr Lohn, um bessere Arbeitsbedingungen, gegen Entlassungen mit einem Kampf gegen das System der Lohnarbeit verbinden, das kann dort viel praktischer dann auch wirklich diskutiert werden. Das wäre sozusagen meine Antwort. Sorry, ein bisschen. Also ich mache auch für diese Frage schon eine kurze Antwort. Also erstens würde ich sagen, die Partei, die du forderst programmatisch, davon gab es ganz viele bei der Bundestagswahl, die sind ja auch angetreten, die genau das wollten. Die haben nur alle null Erfolg. Und ich würde mich strikt dagegen aussprechen, diese Veränderung programmatisch vorzunehmen. Dann wären wir vielleicht schön edel für den einen oder anderen, aber wir wären erfolglos. Und ich finde, das ist eine Voraussetzung. Ich bin da immer bereit, diese ganzen Diskussionen zu führen und auch über Perspektiven zu reden. Das ist alles wahr. Und ich sage nochmal, da ist es eben ganz wichtig, die Rolle der Partei zu definieren. Aber das, was du forderst oder auch was Martin fordert, programmatisch, das war alles im Angebot, ist aber alles im 0,0%-Bereich gelandet. Wir haben eine Chance, nicht mehr und nicht weniger. Und wir haben mit der damaligen Fusion von PDS und WASG, die ja eine Abspaltung der Sozialdemokratie war, haben wir, programmatisches Problem gehabt. Das haben wir dann mit dem Erfurter Programm gelöst mit all seinen Schwächen. Und ich finde, das hat viele Schwächen. Also das, was wir in Chemnitz damals das PDS beschlossen haben, fand ich irgendwie, gut, wo war ich da auch für verantwortlich, fand ich viel cooler. Aber es sei es drum. Und heute ist eine Situation, also auch daran will ich nochmal erinnern, das ist ein Jahr her, da gab es die Abspaltung der Wagenknecht-Truppe und ich war mit ihr selbst Fraktionsvorsitzender. Und die Meinung war eine andere. Das ist, also ich habe ja das selbst in unserer Partei, das ist die Linke. Das ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt, aber damals war das so. Linke Politik wird da gemacht. Absurd. Absurd. Und das ist auch der Punkt, wo ich sage, ja, man, natürlich ist die Linke weder vollkommen, noch löst sie die Probleme, geht sie überhaupt nicht. Und weit davon weg. Aber es ist das Beste im Angebot, deswegen war es, finde ich das ja auch richtig, dass viele uns dann unterstützt haben im Wahlkampf und trotzdem gesagt haben, na, ich hätte ganz viel zu kritisieren. Das nicht, das wird niemand tun. Ich hätte so viel zu kritisieren. Aber erstmal kämpfe ich um den Erfolg und will den Erfolg, damit wir eine Chance haben. Und dass dieser berühmte Satz, die Enkel fechten es besser aus, dass der überhaupt möglich ist. Dass der überhaupt möglich wird. Und das ist der Punkt. Weil solche Kleinigkeiten wie dieser kleine Raum, wie vieles andere, das hat damit zu tun. Wir schaffen in der bürgerlichen Gesellschaft ein paar Voraussetzungen. Nicht mehr und nicht weniger. Und das finde ich gut. Und ich meine, das ist auch ein Kern beim alten Marx. Der hat gesagt, jeder Schritt wirkliche Bewegung ist tausendmal besser als jedes, oder besser als tausendmal ein Programm. Das war seine Haltung. Und ich glaube, die Haltung ist wichtig. Und der war damals in einer Situation, dass sie wirklich nur eine Sekte war. Da ging es also wirklich erst los. Und ne, na gut, jetzt, ich soll ja kurz sein, sollen viele davon. Ich hätte einen kurzen Satz vielleicht. So, weil ich finde, das sind so, zwischen euch beiden jetzt gerade, so kommt so ein bisschen für mich meine Grundfrage für die Linkspartei auf. So, du hast gesagt, die Frage, ist etwas gewonnen, wenn die Linkspartei weg ist? So, das ist nicht, dass ich das jetzt unbedingt immer denken würde, aber es gibt schon Momente, in denen ich mir das gedacht habe in den letzten Jahren. So, nicht irgendwie, weil ich dem was Böses wollen würde als Projekt oder weil ich das so, weil ich keine Ahnung, weil ich die Arbeit aller Leute schlecht finde in dem Ganzen, aber weil ich schon nochmal das Gefühl hatte, dass so Generation nach Generation von Leuten in diese Partei hineinkommt und auf eine gewisse Weise stecken bleibt an irgendeinem Punkt und sich in Wahlkämpfen verbrennt, so viel mehr Grenzen kennenlernt im eigenen Denken und Handeln, als sie vielleicht vorher drin hatten, viel mehr viel mehr über die Unmöglichkeit von Politik lernen, als über die Möglichkeit von Politik, was vielleicht so die Aufgabe von Politik, von politischen Parteien wäre, zumindest vielleicht in der Idee. Und jetzt ist es nicht passiert, dass die Linkspartei verschwunden ist und vielleicht for better. So, es ist eine neue Generation drin in der Partei, aber so, wenn es um irgendwas geht in dieser Partei, müsste diese Generation was anderes lernen als die Generation, so Leute, die so alt sind wie ich. und die sich dann irgendwie so verbrannt haben in irgendwelchen so Ämtern und Wahlkämpfen und Jobs und sich dann irgendwie so langsam depolitisiert haben über ihre 20er und 30er hinweg. So, und das ist, finde ich, so, das ist ein bisschen so eine Kernfrage. Und es geht natürlich so andersrum, so diese Frage von das Beste im Angebot, und das stimmt ja total, so Räume, Orte, keine Ahnung, das Aufpassen auf so die größten Widrigkeiten. Ne? Ich glaube aber, dass so auf lange Sicht, um Leute irgendwie so zu guten politischen Menschen zu machen, das nicht immer ausreicht, wenn sie die ganze Zeit das Gefühl haben, sie müssen sich vormachen, das Beste im Angebot zu sein, weil es manchmal dann auch gar nicht sich vielleicht so anfühlt, als wäre man das. Und das sage ich aber solidarisch. Ja, ich habe. Cool. Ich habe einen Kommentar und eine Frage. Zunächst mein Kommentar. Ich glaube, dass wir sehr viel über Parlament und Wahlerfolge sprechen, zeigt auch, in was für einem Land wir leben. Nämlich, wir leben in einem imperialistischen Land mit einer noch halbwegs bürgerlichen Demokratie, auch wenn sie immer weiter nach rechts rückt. Und wenn wir uns zu sehr darauf versteifen, auf die Wahlerfolge, glaube ich, machen wir uns auch ein bisschen was vor. Gerade in den USA sehen wir, wie fix es gehen kann, von da bist du im Parlament bis Eis steht vor deiner Tür. Und auch die meisten sozialistischen und linken Parteien weltweit würden sich wünschen, nicht im Untergrund arbeiten zu müssen. Das heißt, wenn wir den Fokus so stark auf die Arbeit im Parlament haben oder Wahlerfolge, glaube ich, sind wir ein bisschen an der Realität auch vorbei. Nicht, dass ich das nicht gut finde, wenn die Linke viele Sitze kriegt, nur ich glaube, wir müssen darüber hinausdenken, und da komme ich zu meinem zweiten Punkt und möchte dann in der Frage enden, nämlich, dass Veränderung von oben, meiner Meinung nach zumindest, nicht so effektiv ist wie Veränderung von unten, wenn ich eine starke Basis habe, auf die ich mich stützen kann. Und es ist für mich eben, dass ich nicht nur in der Partei aktiv bin oder bei einem Wahlkampf geholfen habe, sondern mich eben organisiere und auch den Arbeitskampf vorantreibe, weil das am Ende wirklich reale Probleme löst. Jetzt vielleicht nicht sofort die Klimakrise, aber Fragen von Rente oder Outsourcing, Kündigung, Abschiebung von Kolleginnen, das ist schon was, das kann ich am Arbeitsplatz regeln. Und wenn ich diese Leute organisiere, dann bin ich, glaube ich, auch im Parlament besser vertreten und habe eine viel bessere Verhandlungsbasis. Und es gibt ja genügend aktive Menschen, meiner Meinung nach. Du hast schon gesagt, Fridays for Future, Menschen, die bei Geflüchteten Support leisten. Ich glaube, es fehlt vielmehr an einer politischen Perspektive, an einer politischen Führung. Da bin ich auch mit meiner Frage hin, nämlich, was tut die Linkspartei jetzt nach ihrem Wahlerfolg? Ich war auch bei mir im Bezirk, dachte mir, geil, super viele neue Leute. Wir waren noch nie so viele bei mir im Bezirk wie jetzt. Ich komme aus dem 10 Dorf. Und da dachte ich mir, okay, ihr braucht eigentlich eine massive Kategorisierung, damit ihr euch nicht nur, Zitat, letztes Mal nur zum Kartentreffen hier gespielt, ist ja schön, spielt Karten, aber mit mehr Leuten würde ich gerne anstelle von Kartenspielen vielleicht die Betriebsarbeit organisieren, damit man mehr Menschen organisieren kann für Wahlerfolge, für, wenn es brennt, auf der Straße sein, damit Nazi-Aufmarsch oder eben auch, um am Ende die Machtfrage zu stellen und eine Doppelmacht aufzubauen. Was macht die Linkspartei mit den Leuten, die sie gerade dazu gefordert hat? Wie integriert sie, damit es nicht nur ist, schön, dass wir mehr geworden sind? Danke. Genau, ich würde als erstes auf deine Frage eingehen. Und genau diese Frage ist ja vollkommen zentral. Ne? Also ich bin in Pankow hier organisiert. Habe mich auch total gefreut, dass ich an den Infostand gehe nach der Wahl oder, keine Ahnung, zum Mitgliederversammlung und da ganz viele Leute erstmal in der Fishbowl kennenlernen durfte. Wusste gar nicht vorher, was das ist. auch ich habe was gelernt. Und ich glaube, dass sozusagen diese Motive, was ja auch Martin angesprochen hat, sind total vielfältig und uns muss es jetzt gelingen, herauszufinden, warum sind die Leute bei uns? Sind sie bei uns, weil sie gegen Merz sind? Sind sie bei uns, weil sie die feministische Debatte vorantreiben wollen? Sind sie bei uns, weil sie, keine Ahnung, Haustürgespräche total geil finden und das gerne machen möchten? Und in diesem Moment muss es uns gelingen, die neuen Genossinnen und Genossen in den Fragen, die ich eben vorhin aufgeworfen habe, ne, Nahost, Prostitution, BGE und so weiter und so fort, diese ganzen interessanten Fragestellungen in die Situation zu versetzen, überhaupt sich erstmal eine Meinung zu bilden Und da ist es, glaube ich, wichtig, und jetzt hört bitte kurz der Rechnungshof weg, dass Rosa-Luxemburg-Stiftung und die drumherum und das KFS und so, also Kommunalpolitisches Forum und so weiter und so fort, die Leute schult und Angebote schafft. Und wir aber auch und sie auch an uns herantreten und sagen, ja, ich würde jetzt aber total gerne was zur Mietenverdrängung bei mir im Kiez machen oder, keine Ahnung, das Arbeitslosenfrühstück oder was auch immer. Ich habe nicht die große Antwort darauf, was jetzt perfekt ist und wo es hingeht. Wenn ich die hätte, würde ich nicht hier sitzen, sondern der Genossen Parteivorsitzenden das Ohr wund quatschen. Mache ich aber leider nicht, ich bin aber gerne bei euch. Also ich will nur eine Bemerkung machen. Ich finde erstens, es die Partei macht mit den Neuen völlig falsches Herangehen. Ja. Neue Menschen sollen sich bitte organisieren, und wenn sie Karten spielen wollen, sollen sie Karten spielen. Und wenn sie auf die Straße, sollen sie auf die Straße gehen. Aber ich schreibe denen nicht vor, sie sollen X oder Y machen. Ich habe im Wahlkampf bei mir gesehen, wie ganz viele junge Leute da voll engagiert waren und auf der Straße waren. Aber die haben jetzt gar nicht die Lust, auf der Straße zu sein. Das ist ein bisschen norddeutsch, kann sein. Deswegen, wenn die Linkspartei, wer immer das sein soll, das ist ja auch so eine spannende Frage, die Linkspartei, die gibt es nicht. Und ich finde, Selbstorganisation, wenn man wirklich eine Gesellschaft so umgestalten will, dann kann man nicht selbst sagen, ich bin dann ein totaler Gegner und vielleicht da auch nicht in Übereinstimmung mit dem einen oder anderen in meiner Partei zu sagen, das machen wir jetzt. Und wir machen jetzt diese Lesezirkel, diese Weiterbildung und diese Proletarisierung. Wenn jemand sagt, nö, Proletarisierung interessiert mich nicht, ich will Karten spielen, mach bei der Linken mit und will den Erfolg. Weil die hat ein paar grundsätzliche, die will eben wirklich dafür sorgen, dass es Gerechtigkeit in der Gesellschaft gibt. Die ist gegen Abschiebung, die hat, will eine andere Asylpolitik, die will eine andere Mietenpolitik. Dafür will ich mich engagieren, aber die Umwälzung der Gesellschaft, das ist schön, aber das ist jetzt nicht meins. Die gibt's und zwar reichlich. Und dann nehme ich das zur Kenntnis. Ich schreibe denen nicht vor, ihr müsst das oder das machen. Und ich wünsche mir das, ich kann mir was wünschen. Und als ich noch Verantwortung hatte als Bundesgeschäftsführer, habe ich auch versucht zu organisieren, den Aufbau der Partei. Aber das ist die Aufgabe von Funktionären. Und ich bin sehr, sehr stark für Selbstorganisation, dass die Leute dann auch dabei bleiben. Weil wenn du denen sagst, du musst das und das machen, dann sagen die irgendwann, das wäre ein Vogel, das ist unfamilie, du kannst spielen. Und dann soll er Karten spielen. Ich würde nur sozusagen einmal ergänzen. Ich glaube, das ist vollkommen richtig, was Dietmar sagt, dass die Selbstorganisation notwendig ist. Dafür müssen wir, also wir diejenigen, die seit 15 oder wie auch immer Jahren in der Partei und in ihren Vorgängerorganisationen sind, den Rahmen schaffen und vor allen Dingen auch offen dafür sein, dass sie sich organisieren und das annehmen. Das wird, glaube ich, ein ziemlich harter Prozess für die Genossinnen und Genossen, zumindest in den Orten, an denen ich so unterwegs bin. Also ich bin jetzt schon nicht so in den Strukturen der Linkspartei, aber ein bisschen finde ich dann an dem Punkt, die Leute organisieren sich selbst und so weiter, das hört sich alles schön an und ist ja irgendwo auch richtig, aber es gibt ja auch sowas, also wenn 50.000, 60.000 Leute beitreten, dann muss sich eine Partei schon, finde ich, einen Kopf machen, welche Strukturen, welche Angebote schafft sie, wo die Leute dann hin können. Ja, also wer dann irgendwie lieber zu Hause bleibt oder sagt, ich mache was anderes, kann das ja dann tun. Und ich glaube, es gibt zweitens, also das kam ja auch vorher, über Fragen der neben dem sozusagen, welche Aktivitäten kann ich machen? Mache ich Kiezfrühstück, mache ich Mietenkampagne, whatever, ist auch die Frage. Es braucht also sowas wie eine Organisierung von den Diskussionen, die ja auch in der Vergangenheit der Linkspartei, wenn man so will, immer wieder auch zu Niederlagen geführt haben. Ja? Also man kann es ja so sagen, die Frage, wie die Linkspartei mit der Regierungsfrage umgeht, hat ja auch einen gewissen Rhythmus sozusagen von Niedergang bei Wahlen mit herbeigebracht. Und ich finde es problematisch zu sagen, wir machen es halt wieder und hoffen, dass es besser ausgeht. Also nicht nur ein Satz, sondern das stimmt natürlich, das ist ja völlig richtig, ich finde die Regierungsfrage ist eine ganz zentrale, aber ich will wenigstens einmal darauf hinweisen, die besten Wahlergebnisse bei dieser Bundestagswahl hatten wir in den Ländern Berlin, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern, da wo wir zu diesem Zeitpunkt regiert haben. Ich will es einfach nur feststellen, das ist jetzt keine Begründung, dass es gut ist, sondern ich glaube, dass es eben ganz wichtig ist, dass man eine Partei hat, dass man Fraktionen hat, dass man dann Regierungsverantwortung hat, weil niemand ist gekrönt worden bei uns. Wir haben die immer dahin geschickt. Das ist immer demokratisch auf eine Partei drauf gestimmt worden. Da ist ja keiner gesagt, ja, ich wäre jetzt gekrönt als Senator von Berlin. Dann sind alle gewählt worden. So, und dann, ich habe Gott sei Dank hier regiert, ein Glück, ich habe das nicht vor. Will ich auch nicht, weil ich ja weiß, was es bedeutet. Du bist sofort im Fokus, weil du für alles zuständig bist. Aber das sind natürlich eigene Haltungen, die kann ich mir jetzt erlauben in meinem fortgeschrittenen Alter. Aber sonst ist die natürlich falsch. Du musst genau in dieses Feuer gehen wollen. Und das ganze Elend aus der Partei, da wirst du nur kritisiert, zu Recht. Zu Recht, aber Martin, wenn du in der Regierung wärst, wäre das auch nicht anders. Die Diktatur des Proletariats. Ja, vielleicht einen Satz. So, ich habe ein bisschen das Gefühl. Ich entschuldige mich. Ich finde so den. Ich erinnere mich, ich war mal beim SDS, nicht wirklich, aber ich bin mal zu so einem Treffen hingegangen. Und zu einem zweiten Treffen auch. Und ich war so ein Studi, Anfang 20, und ich habe nichts gewusst. Aber es war irgendwie so, ich wollte irgendwie, dass was besser wird und dass so die Sachen sich verändern. Und dann war ich da und dann war Treffen 1 und man hat irgendwie so in der Gruppe gesessen und vor allem irgendeine Ausstellung vorbereitet, die irgendwie anstand und dann so sollte man einen Flyer verteilen und was auch immer. Und dann war so zum Zeigen, das war das Gleiche und hab die ganze Zeit gedacht so, hä, was geht hier vor sich? So und irgendwie so, ah, entweder ich muss da jetzt mitmachen, weil das ist irgendwie der Vibe hier, so das macht man hier so, man macht jetzt hier mit. Oder ich kann nach Hause gehen. Das habe ich dann auch gemacht, weil ich das irgendwie nicht mehr, keine Lust hatte, Flyer zu verteilen. Das ist vielleicht ein Fehler. So, aber so die, ich finde so, diese Frage ist keine Frage von so Autorität. Die Frage von so, und so von so Autoritarismus und von unten oder so, von so Ausbildung in Parteien, wie ich mir vorstelle. Sondern es ist so, normalerweise wollen ja Leute was wissen. Die irgendwie in so einem politischen Kontext reingehen. So normalerweise so kommen ja Leute mit ganz, ganz vielen Fragen her, die so, was sie machen können, was sie wirklich machen können, suchen nach den Erfahrungen von Leuten. Und ich habe so ein bisschen so die Angst, wenn man das hier so in diesem so Widerspruch hält, zwischen so Selbstorganisation und weiß ich nicht, so und wir von oben aus dem Parteivorstand entscheiden, was passieren soll, vergisst man irgendwie so, würde ich sagen, ich bin kein Parteiarbeiter, also deswegen keine Ahnung. Kann das alles nicht viel besser, aber dass so der Zusammenhang zwischen von unten und von oben einer ist, der von beiden Seiten ausgehen muss. So, jemand kann nur was lernen in der Partei, wenn ihm die Partei was beibringen will. Und jemand kann nur selber von unten die Partei irgendwie so steuern, selbst organisieren, wenn er was gelernt hat darüber, wie das geht. Und wenn das nur ist, irgendwie, und ich hoffe, dass es besser wird, als bei meiner SDS-Erfahrung, so wie natürlich sehr anekdotisch ist, aber so wenn es nur das ist, so geh mal die Flyer verteilen, mach mit, dann ist es zu wenig, um wirklich Leute zu kreieren, die weiß ich nicht, so, die besser sind vielleicht als die Leute vor ihnen, so im besten Willen und so, die mehr können. Und ich habe das Gefühl zumindest, dass die Linke das bis jetzt nicht hinbekommen hat, und ich würde hoffen, dass sie es besser bekommen kann. Dann nur den einen Satz, Es gibt dieses Angebot, sowohl von der Rosa-Luxemburg-Stiftung als auch von der Helen Panke, dass du nahezu alles, alles, was du möchtest, kannst du da, wenn du guckst, dir also suchen, magst du mir, also alles. Das ist im Angebot, das ist das Gute. Und das ist auch deine Freiheit natürlich, oder von jedem, der sich interessiert. Das ist das Gute in der Partei. Entschuldigung. Danke. Könnt ihr euch nochmal alle ganz eindeutig melden? Ich will ja immer mehr. Ich versuche, das ein bisschen abwechselnd zu machen. Ja, wie lange? Ja. Ich versuche, das abwechselnd zu machen. So, ich würde gerne eine Sache, die schon aufgekommen ist, nämlich die Frage der Politisierung der Partei, vielleicht nochmal von einem anderen Blickwinkel stellen, weil ich die eigentlich sehr zentral halte und bisherige Antworten noch ein bisschen. Glaube ich, da könnte man noch mal ein bisschen mehr klarer dazu werden. Und zwar würde ich vielleicht das von dem Linkwinkel nochmal so rumfragen, was unterscheidet denn die Linkspartei von der SPD und auch von der AfD in ihrem Bezug auf die Arbeiterklasse? Ich fange mal an. Ja. Das ist ja tausendmal diskutiert worden. Aber ja gut, die Frage gestellt wird ich. Soll man sie ja beantworten, ja, was das betrifft. Ja, also ich glaube, dass die Linke oder sozusagen, ich fange mit der AfD an, ja, also die AfD heute für rechtspopulistische Partei mit einem Faschist, inklusive eines direkt halbfaschistischen, faschistischen Flügels, der meiner dafür halt noch eher stärker wird. Und die Partei halt, also natürlich gibt es dann auch Lohnabhängige, die wählen und Mitglieder sind und so weiter, aber es ist keine Partei, die irgendwie sozusagen auch nur in einer reformistischen Form Klasseninteressen oder Bedürfnisse der Lohnabhängigen zum Ausdruck bringt, sondern im Gegenteil ist es so eine ideologisch gesehen eine Mischung von reaktionärsten, kleinbürgerlichen Ideen, rassistischen etc. pp. Mit eigentlich einer sehr radikalen neoliberalen oder ultraliberalen Ideen. Also wenn zum Beispiel Alice Weidel dann irgendwie, also ist sozusagen eine Geschichtslüge, wurde dann erzählt, so quasi Hitler war Kommunist, ja. Aber es drückte auch sozusagen ein Verständnis von Gesellschaft aus, so nach dem Motto, quasi alles, was irgendwie nicht total liberalisiert ist, ist links. Ja. Und so quasi diese Mischung von Rassismus, Chauvinismus, Militarismus mit kompletter sozusagen Deregulierung, Privatisierung, und das ist ja ein internationaler Trend, wie man in Argentinien oder im Trumpismus und so weiter auch kennt. Ja. Damit glaube ich, also, dass auch die SPD eine Partei ist, die eigentlich historisch aus der Arbeiterinnenbewegung entstanden ist, immer mehr sozusagen, also politisch sowieso schon seit 1914 verabschiedet hat in gewisser Weise, aber natürlich bis heute natürlich einen großen bedeutenden Einfluss leider, kann man sagen, in den Gewerkschaften hat. Die Linkspartei würde auch als reformistische Partei, aber es eine durchaus linkere Variante davon ausgeben. Und das, finde ich, ist jetzt nicht sozusagen unbedeutend für unsere Arbeitsbedingungen an der Stelle. Ja. Was ich glaube, dass wir hier einfach am Podium diskutieren und kontrovers diskutieren, ist, was aus dieser Partei werden soll. Und das ist eine Frage dann sozusagen eines Streits über Programm, über Zielsetzung. Aber der muss kombiniert werden, auch mit einem Streit darum oder mit einer Zusammenarbeit darum, wie können wir wo nur möglich gemeinsam den Rechtsruck und der AfD beispielsweise was gegenhalten. Sowohl auf der Straße, wie aber auch um quasi ihre soziale Basis, die ja letztlich ein Resultat der Krise des Kapitalismus ist, der zunehmenden Verelendung, Verarmung, dem was gegenzuwirken. Also erstens ist die Frage eine, ja nicht nur Frage, die leitet sich ja leider aus Fakten ab. Das Problem ist, dass bei der letzten Wahl, wenn du die Ergebnisse der Arbeiterklasse, der Gewerkschafter anguckst, bei Gewerkschaftern hat die AfD einen Anteil, der höher ist als die SPD und auch die AfD. Also es gibt ein reales Problem. Und die schaffen das ja sogar. Ne? Also selbst Union hat ja irgendwann in NRW mal gesagt, Herr, wie hieß der noch, Rüttgers, der sagte dann, wir sind die neue Arbeiterpartei. Also das ist schon, wir können das alles postulieren, dass wir jetzt sind, aber das muss natürlich konkrete Politik sein, dass wirklich Arbeiterinnen sagen, jawohl, das ist meine Interessenvertretung. Die Unterschiede, da könnte ich also wirklich ganz lange reden, da würde ich den Saal leer quatschen. Weil ich meine, ich gucke mir die aktuelle Politik der SPD an und die macht mich wahnsinnig. Also wenn wir haben nächste Woche einen Haushalt und da wird eben wirklich die Schuldenbremse für Verteidigung ausgesetzt. Das ist ein völliger Wahnsinn. Wir haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart. Warum ist denn die AfD dann die Arbeiterpartei? weil die AfD versucht mit ganz einfachen Antworten, und sie ist es ja nicht hier in diesem Gebiet, hier hat die AfD nicht gewonnen, hier ist die AfD auf Platz 5, das ist wohl wahr, aber bei mir in Vorpommern ist sie haushoch auf Platz 1, also es gibt sicherlich ganz viele Gründe, aber ein Grund ist natürlich, nee, mache ich gerne, also hat auch mit uns zu tun, ganz nebenbei, die kommen ja gleich zu dem selbstkritischen Teil, aber die AfD sagt zum Beispiel, wenn alle Ausländer raus sind, dann haben wir kein Mietenproblem. So, nun kann ich da einen längeren Vortrag halten, wieso das großer Quark ist. Aber es ist natürlich für viele Leute zutiefst logisch. Da sind ja dann auf einmal die Wohnungen frei. Da hat die doch recht, die AfD. Und außerdem, wir für Deutsche, das ist leider etwas, was verfängt. Und das verfängt in einer Gegend, wo überhaupt niemand mit Migrationshintergrund ist. Was ein Riesenproblem ist, eine internationalistische Partei zu sein, ist halt unendlich schwer. Wir haben, um es auch klar zu sagen, jetzt bin ich immer nur über uns, wie gesagt, das würde so weit führen, dass die Ursachen des AfD-Erfolgs sind. Aber eine Ursache ist natürlich, dass wir als Linke nicht mehr die Partei waren, die wir im Osten lange Zeit waren, dass wir als die Interessenvertreterin wahrgenommen worden sind. Und da gibt es viele Ursachen. Eines im Übrigen, da stimmt ja sogar zu, die Regierungsverantwortung. Die Regierungsverantwortung, ihr seid Teil des Systems, ihr macht das alles mit und euch ändert sich nichts. Ich habe in Rostock, die Oberbürgermeisterin ist von der Linken, und ich habe im Wahlkampf nicht nur einmal gehört, naja, Luppel hat sich ja nicht mit ihr verändert. Und ich bin stolz, dass sie Oberbürgermeisterin ist. Und die wird auch wiedergewählt nach jetzigem Stand, ist meine feste Überzeugung. Aber das ist natürlich ein Widerspruch. Diesen Widerspruch muss man aushalten, benennen und damit umgehen. Und das ist unsere Verantwortung. Natürlich sind wir nicht mehr die erste Adresse für Protest. Das ist die Wahrheit. Und dem muss man ins Auge sehen. Wir können immer sagen, doch, wir sind noch Protestpartei, sind alle so toll. Stimmt einfach nicht. Wir haben durch Verantwortungsübernahme, darum haben wir auch gekämpft, und dann kann man sagen, ja, wäre besser gewesen, wir wollen es nicht, also wir regieren nicht, wir stellen keine Bürgermeister, keine Landräte, wir wollen das alles nicht, dann kommen wir nicht. Machen uns die Hände nicht schmutzig. Dann ist es nur so, dass viele Leute sagen, hey, ihr wollt das gar nicht. Die haben die gewählt in Rostock. Die sind überzeugt davon, dass sie eine gute Politik machen. Aber das ist ein widersprüchlicher Prozess, das ist innerhalb der kapitalistischen Ordnung. Okay, ich kriege wieder den Hinweis. Ich höre sofort auf, wenn ich den Hinweis kriege. Das ist wie im Bundestag. Ich habe das Gefühl, so, wenn ich über die AfD nachdenke, und immer, wenn ich mir das auch so vorstelle, vielleicht in den letzten 15, 20 Jahren, dass alle Fragen, auf die sich die AfD so politisch bezieht, Fragen sind, die auf der politischen Linken eigentlich vorher erkannt worden sind. So irgendwie diese Grundfrage der AfD von ganz am Anfang, die EU, das war eigentlich eine linke Position, EU-Kritik. Vielleicht nicht, natürlich nicht in der Form und vielleicht auch nicht in der... Nicht so einfach, wie das die AfD dann gemacht hat, aber es war eine linke Position. Ich weiß, dass ich so 2008 oder so, glaube ich, war auf der ersten Demo gegen die Festung Europa, so wo diese Flüchtlingsthematik irgendwie schon so auf der Linken verstanden wurde, als eine, die so, ne, die ein Ausmaß hat, das droht zu einem gigantischen Problem zu werden. Nicht, weil irgendwie so Flüchtlinge ein Problem sind, sondern weil so es offen, weil so ne, offensichtlich kein Umgang gibt in westlichen Gesellschaften oder so, das sinnvoll zu integrieren. Auf Dauer nicht irgendwie, nicht weil die Leute nicht integriert sind, sondern weil diese Gesellschaft irgendwie das nicht hinbekommen. Schlechter hinbekommen als andere Orte, vielleicht als die USA, um es so zum 4. Juli zu sagen. Die Linke, die allgemeine Linke, auch nicht nur die Partei, sondern die gesellschaftliche Linke, hat viele Probleme lange erkannt und nicht behandelt bekommen. Auf allen Ebenen. Und das ist real. Und so, ich glaube, da liegt auch so, trotzdem, dass jetzt zu krachen auch gescheitert ist, schon der Wahrheitsgehalt von so der wagenknechtischen Kritik an der Linkspartei, dass es irgendwie ein Zurückschrecken oft gab vor Veränderungen, die passiert sind, die man selber schon vorhergesehen hat, wo man selber wusste, das wird problematisch, aber im Moment, als sie dann ankamen, hat man sich doch recht stark dem Diskurs angegliedert, der Herrschende war. Zum Beispiel? Naja, so, ich würde sagen, so, dass zum Beispiel so der Umgang mit der EU in der Partei Die Linke durchaus deutlich unkritischer geworden ist, seit meinem früheren Lebensalter. So, dass so die, dass so auch so Fragen, auch wenn ich da gar nicht, ich weiß bei all diesen Fragen nicht, was die richtige Antwort ist. So, vielleicht ist es auch richtig, sich verändert zu haben, I don't know. Aber auch so zu diesen Fragen von so Friedensfragen und so hat sich was verändert. Und ich glaube schon, dass in dieser Veränderung sich die Frage der AfD erst so richtig aufgetan hat. Wenn die Linke eine Veränderung nicht durchführt in Gesellschaft, wird sie von der Rechten durchgeführt. Schlecht und barbarisch. Und das steht wahrscheinlich bevor. Kann ich da mal was drauf entgegnen? Ja. Wir machen nicht alle Fragen. Das ist das wird sich ein bisschen. Ja, hallo, schönen Abend. Ich habe eine Frage an dich, Martin. Du meintest ja, dass der Kampf um nationale Selbstbestimmung in Palästina auch eine linke Aufgabe wäre. Da wollte ich jetzt fragen, inwieweit, weil das ja erst eine bürgerliche Forderung ist, nationale Selbstbestimmung. Und die zweite Frage ist auch, welche sozusagen Linke dann auch unterstützt werden soll, also vor Ort. Und die Frage dessen, dass das Gleiche halt kein Partikular ist, sondern zum Beispiel ein Übersaal ist, weil die Gerechtigkeit, die Ungerechtigkeit keine Partikular ist, sondern die Gesellschaft per se ungerecht eingerichtet ist. Deshalb wirklich die ganze Frage, inwiefern sich die Linke auf diese Frage konzentrieren soll, vor dem Hintergrund, dass du dann auch meintest, dass ja, das ja eigentlich Sozialismus geht und Kommunismus und dass das ja eigentlich die zentrale Aufgabe sein soll. Gut. Ja, also dazu. Also ich glaube, dass die Frage von nationaler Unterdrückung in der Tat eine Frage, also anders sagen, in der imperialistischen Epoche oder im Kapitalismus, wie wir ihn kennen, geht ja sozusagen auch damit einher, dass nicht nur was die Frage der nationalen Unterdrückung, sondern auch demokratische Fragen und so weiter, dass sie sozusagen diese eigentlich eher stärker eingeschränkt werden. Und ich würde das an der Stelle ähnlich sehen, wie das auch Lenin im Ersten Weltkrieg behandelt. Das sozusagen, also man kann es auf zwei Arten haben. Man kann sagen, es ist eine bürgerliche Forderung, daher brauchen wir das nicht mehr. Das trifft dann natürlich im Grunde auf alle demokratischen Fragen irgendwo zu. Und wir haben dann nur noch ein Maximalprogramm. Das halte ich für schwierig an der Stelle. Ich glaube, wo es Formen von systematischer Unterdrückung gibt, ja, also in Palästina ist es ganz eindeutig so, die Palästinenser wurden in der Nakba vertrieben, haben kein Recht auf Rückkehr in das Land. Palästina selbst wird de facto im Moment sozusagen die Bevölkerung auch vertrieben, das heißt, es gibt für die Palästinenserinnen kein eigenes nationales Selbstbestimmungsrecht. Die Zwei-Staaten-Lösung ist zunehmend eine Fiktion, weil was wir im Moment haben, ist eigentlich sozusagen eine Tendenz Israels am eigenen, sozusagen die Palästinenser aus diesem Gebiet vollständig zu vertreiben. Und ich glaube, dass an der Stelle es notwendig ist für Linke, ganz eindeutig gegen diesen Genozid und gegen diese Vertreibung zu sein. Es wird unmöglich sein, die Leute sozusagen für ein sozialistisches Programm zu gewinnen, weil man nicht bereit ist, sozusagen auch sozusagen sie gegen diese Vertreibung zu verteidigen. Und ich würde das ja auch, um ein anderes Beispiel zu nehmen, auch die Frage nehmen, weil jetzt beispielsweise gleicher Staatsbürgerinnenrechte von Migrantinnen hier in Deutschland, also alle, die hier leben, ja, ist ja auch eine demokratische Forderung, für die wir uns als Linke hoffentlich entschieden einsetzen. Ja, also dass die Leute sozusagen nicht von den politischen Rechten ausgeschlossen werden etc. pp., sondern dass alle, die hier leben, Aufenthaltsstatus haben, auch bei Wahlen antreten können, gleichgestellt werden und gleiche Staatsbürgerinnenrechte haben. Das ist einfach eine demokratische Minimalforderung. Und ich glaube, dass die ja notwendig ist, um dann auch den Kampf für eine sozialistische Veränderung an der Stelle voranzutreiben. Also so würde ich das hier eigentlich kurz gesagt beantworten an der Stelle. Und wenn die Linke das nicht aufgreift, dann heißt es, ich bin gleich fertig, dann heißt es im Endeffekt nichts anderes, dass das, was an Unterdrückung passiert, was im Moment sozusagen von Seiten Israels, aber auch des deutschen Staates unterstützt wird, nimmt man dann zumindest billigend in Kauf, wenn man es nicht direkt unterstützt. Ich würde noch im Anbetracht der Zeit zwei Fragen nehmen und dann das Ganze fragen. Du musst das Mikro nehmen. Ja. Du musst das Mikro nehmen. Ich bin nicht dran, ne? Einfach nehmen. Ja, ja, da rede ich nicht. Das ist auch schön. Haben wir jetzt schon. Ja. ist schon spät, danke, aber ich möchte vor den tradierten Floskeln warnen. Revolutionierung erst abfallen. Was soll das sein? Wir haben keine revolutionäre Situation. Wenn die Linke das auf die Fahnen schreibt, gewinnt sie keine Sympathisanten, sondern eher eine Abneigung. Man kann die Bedingungen, unter denen eine Partei wirkt, nicht außen vor lassen. Das hat, ich war schon richtig gesagt, auch die, das andere Proletarisierung der Partei. Es gibt kein Proletarisierung. Kannst du das als Frage formulieren gleich? Es gibt eine Arbeiterschaft, ich meine Fabrikarbeiter im herstellenden Gewerbe zwischen 10% und 14%, das ist alles. Die homogene proletarische Identität gibt es nicht mehr. Das muss man akzeptieren. Das ist aber anerkannt in marxistischen Sozialisten. Es gibt eine sehr differenzierte Klasse der Lohnabhängigen. Jawohl. Das ist überhaupt ein Problem für die linke Strategie, sich darauf einzustellen, weil die Interessen verschiedener Schichten dieser Lohnabhängigen oft gegensätzlich sind. Ein schwieriges Problem. Das alles heißt nicht, dass die Partei sich nicht. Hast du eine Frage? Oder? Ja, letzter Satz. Das alles heißt nicht, dass die Partei im Programm nicht die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse hat und danach trachtet, aber entsprechend der Bedingungen und Teilergebnisse zu erreichen, zum Beispiel Enteignung der Wohnungskonzerne oder so. Das sind die Bedingungen. Man muss schon real und pragmatisch handeln. Kann ich jetzt trotzdem noch zwei Fragen nehmen? Hier vorne, Julia, das ist gelöst. Achso, ja. Nimm mal das Mikro. Das, wir hören das zwar, aber da hinten nicht. Das ist besser. Entschuldigung, wenn das. Ja. Also, das wäre hier vorne. ich wollte nochmal zum Anfang zurück und zu der Flamme und eine Frage, die ich, ich mir gestellt habe nach Jakobs Input. Ja, ob wir irgendwie besser sind durch 20 Jahre Linke und ich habe mich eher gefragt, ob wir vielleicht auch dümmer geworden sind in den letzten 20 Jahren. Und also das Ganze hat natürlich damit zu tun, dass eine Flamme aufrechtzuerhalten, deren Name Sozialismus ist, ja auch mit der Verantwortung zusammenhängt. Und wenn man irgendwie Sozialismus wachhalten möchte, dann hält man ja auch eine ganze Reihe anderer Dinge wach. Also das ganze 20. Jahrhundert zum Beispiel. Und man hält so Sachen wach wie, Imperialismus-Theorien und was ist eine Kaderpartei und was ist die Diktatur des Proletariats und, auch was bedeutet Israel-Solidarität und was bedeutet Palästina-Solidarität. Und das sind alles so Sachen, also die Leute sind in meinem Alter, die jetzt in die Partei gehen, wahrscheinlich noch ähnliche Jünger, und für die ist das alles. Also entweder haben die eine Meinung dazu oder nicht, aber es ist irgendwie jetzt die Verantwortung der Linken, diese Leute zu schulen, also denen irgendeine Form von linker Bildung zu geben oder die Karten spielen zu lassen. Ich habe mich gefragt, ob ihr dieser Verantwortung irgendwie in einer Form gerecht werden wollt. Schön. Wir würden uns zu Ende reden lassen. ich glaube, ob wir das wollen, ja, und vor allen Dingen müssen wir es. Die neuen Mitglieder sind nämlich da und sie wollen auch jetzt Teil der Partei sein. Und ich glaube, das ist vollkommen richtig, diesen Zwischenpunkt zwischen Partei bietet, also um in deinem Bild zu bleiben, oben bietet an und unten schreit danach, ich möchte das und das wissen, ich will das und das machen. Ich habe noch nicht das Fragezeichen, was ich vorhin schon angedeutet habe, ob es gelingt. Aber dafür braucht es ganz, ganz dringend beide Seiten. Und an dieser Stelle der etwas undogmatische Appell an die Leute, die vermutlich vielleicht in den letzten Monaten dazugekommen sind, dann sagt es bitte euren Bezirken, sagt es eurem Kumpel, den ihr kennengelernt habt, was auch immer, kommt zu uns in die helle Panke. Wir haben total viele coole Veranstaltungen und wenn euch irgendwas fehlt im Thema, schreibt uns eine Mail. Ich bin der festen Überzeugung, wir finden einen Referenten oder eine Referentin, die dazu was macht. Also ich bin nur sagen, du hast da völlig recht. Es muss ein Angebot geben. Das Interessante ist ja, also ich sage das jetzt mal, dass am Freitagabend um 21 Uhr die Bude voll ist, das sagt etwas aus. Weil es ist vor 10 Jahren, hätten wir vielleicht hier zu 5 gesessen und wären auch noch 7 Diskutanten. Ja, oder ich kann auch sagen, wir waren am letzten Dienstag in Magdeburg jetzt als machen unsere Silberlocken, da sind 1500 Leute da und die sind teilweise 15 und kommen dann an und sagen, hier, ich verstehe das gar nicht, aber machst du natürlich. Aber da ist das Entscheidende, du hast das Richtige gesagt, man muss das Angebot haben. Also weil zum Beispiel alles, was du gesagt hast, Diktatur des Proletariats, warum ist eigentlich der Staatssozialismus gescheitert? Das ist ja eine spannende Frage, das wäre ein eigenes Thema, will ich jetzt nicht beantworten. Oder Diktatur des Proletariats, was heißt das eigentlich? Proletariat heute, ist ja eine ganz spannende Frage, die du jetzt gesagt hast, so ist entschieden, gibt es gar nicht mehr. Würde ich jetzt nicht teilen, aber will ich gar nicht diskutieren. Aber du hast völlig recht, das ist eine der zentralen Fragen, ob die Linke erfolgreich sein wird. Deswegen sage ich immer, der Wahlerfolg, der darf nicht dazu führen, dass wir irgendwie uns sonnen. Wir haben jetzt was geschafft, das ist gut. Wir haben Voraussetzungen, 4 Jahre sind wir jetzt Fraktion, können im Bundestag was bewegen. Aber ich habe so ein bisschen die Sorge, weil das ist immer so. Wenn du im Bundestag bist, ganz neue, die ganz viele Ideen haben, aber so die konzentrieren sich sehr auf die Reden und so weiter, es interessiert keine Sau, um das mal deutlich zu sagen. Es ist, ja, eine Partei muss was anderes sein. Und das ist die Abgeordnete und Abgeordnete sein. Aber eine Partei muss was anderes, das was du gesagt hast, Angebot machen, dass die Leute, die dürfen auch Karten spielen, wenn sie wollen. Die das wollen, können das machen, aber die anderen müssen auch ein Angebot haben. Und es muss spannend sein, und es muss interessant sein, und es muss widersprüchlich sein. Weil wir haben, es ist leider nicht so, dass die Linke sagen kann, das, dann werden wir erfolgreich. Das ist nicht der Fall. Wir haben genauso viele Fragen, wie du hast, habe ich auch. Vielleicht andere, vielleicht können wir streiten, das ist auch in Ordnung. Und ich finde, das brauchen wir. Wenn wir das nicht mehr haben, haben wir verloren. Das ist das Entscheidende, das ist der Sinn der Flamme. Sonst tragen wir nur Asche hin und her. Das ist nämlich ganz doof. Eine Frage kurz noch. Ich sage noch kurz was drauf. Ich denke, das ist natürlich die Frage, ist sozusagen, was ist jetzt zum Beispiel das Bildungsziel oder das Schulungsziel, das man sozusagen verfolgt an dem Ganzen. Ja, also ich würde natürlich auch sagen, es geht meiner Meinung nach natürlich auch darum, sozusagen für die Linke Punkte, die so strategische Fragen zu klären sind, die dann auch in so einem Rahmen kollektiv zu diskutieren. Es gibt aber einen zweiten Aspekt, das sage ich jetzt als Kommunist, also es gibt natürlich auch sowas wie ein kommunistisches Schulungsprogramm etc. Aber es gibt was ganz Wichtiges und das ist, glaube ich, eine Frage, die ein Stück weit entstehen kann im Moment. Wenn wir jetzt auf die 68er-Bewegung zurückblicken, die einen enormen Politisierungsschub innerhalb der Linken und der Gesellschaft ein Stück weit gebracht hat. Da war ja sozusagen ein ganz wesentliches Moment auch, die sozusagen der in verschiedenster Form, teilweise über organisierte linke Strukturen, teilweise auch über Lesekreise, whatever, ja, sie sozusagen die Tradition revolutionärer Politik oder aus verschiedensten Traditionen wieder anzueignen. Und das, glaube ich, ist ein ganz wesentliches Moment dabei. Es geht sowohl darum, dass es sozusagen Angebote und Debattenkontroversen gibt, aber es gibt auch den anderen Zeit, dass sozusagen von den Genossinnen und Genossen, die jetzt dazukommen, das muss man sozusagen dann fördern und auch ermutigen, aber auch quasi so eigene Aneignungsprozesse stattfinden. Es geht ja nicht nur darum, dass die, also es ist super, wenn die Helle Banke und die Luxemburg-Stiftung Referentinnen anbieten, aber zum Beispiel macht es ja durchaus einen Sinn, sie unter Umständen Lesekreise zu machen und so fort. Ja? Und daraus sozusagen aktiv zu werden. Zum Beispiel, also das, was der Genosse vorher gesagt hat, über die zum Beispiel Arbeiterklasse, gibt sie heute in welcher Form? Ich würde sagen, die Arbeiterklasse war nie einheitlich. Das ist selbst der Mythos, ja, in Wirklichkeit. Die war immer in sich überaus widersprüchliche, differenzierte Klasse und sozusagen die Vereinheitlichung der Arbeiterinnenklasse zu einem Subjekt ist eine politische Aufgabe. Das ist kein ökonomischer Automatismus oder kein Automatismus, den es nur in einer Geschichtsepoche gibt. Und das ist unsere Aufgabe. Wie kann das Proletariat wieder zum politischen Subjekt werden? Darauf zielt ja auch die Bildungsarbeit. Diese Verschiebung von so, es gibt diese alte Formel von so das Parlament als Bühne, und wenn ich das so richtig verstehe, ist eigentlich so das Konzept in der Linken heute eher so Parlament als Notwendigkeit, um andere Arbeit machen zu können, so wie das gerade so formuliert wurde. Ich würde mir nur tatsächlich die Frage stellen, ist das wirklich so? Ist es wirklich so, so klar, dass, wie du sagst, so, denken das Leute in der Linkspartei so, dass man Wahlen vor allem macht, damit irgendwie so linke Zivilgesellschaft, so diese Orte hier und so weiter fortbestehen können? Denken das Leute, die Linke wählen? Vielleicht ist es auch unwichtig. Aber ich habe das Gefühl, dass da so eine gewisse, ja, ja, Doppeltheit irgendwie drin liegt, weil ich glaube nicht, dass die Linke das so erklären würde in einem Wahlkampf, dass man ins Parlament geht, um irgendwie so linke Räume offen zu halten und so irgendwie so die Möglichkeit linken Bildungsangebots und so offen zu halten, sondern weil man ja Veränderung haben will. Und ich glaube auch, Leute wählen im Zweifel dann doch die Linke tatsächlich irgendwie, weil sie an irgendeine Form von Politik glauben. Und ich habe das Gefühl, da hängt ein Problem drin. Okay. Ich würde jetzt die letzte Frage dran nehmen und benutze am besten die Chance, um aus der letzten Frage oder aus der letzten Antwort noch so was wie ein Abschlussstatement zu machen. Also ja, vielleicht zum Fazit und dann das Ganze beenden. Tut mir leid für die ganzen Fragen, die jetzt nicht reingekommen sind. Und kommt danach deswegen auch gerne noch in die Kundgrube, dann können wir das, dann können wir das zusammen diskutieren. Ja, Terry? Ja, danke euch. Ich hatte mich halt beim Zuhören gefragt, weil Jakob, du in deinem Eingangsstatement doch so einen krassen Abriss gemacht hast davon, wie du die Linke wahrgenommen hast in deiner Jugend. Ja. Und Dietmar, du hast irgendwie gar nichts dazu gesagt. Und ich würde eigentlich auch jetzt am Ende von dir nochmal interessieren, was macht das denn mit dir, das zu hören? Weil du auch irgendwie kurz gesagt hast, ja, ist gar nicht so klar, wer ist denn jetzt die Linke? Ich meine, Mensch, du warst die Linke für viele Jahre und bist es irgendwie immer noch. Also genauso eigentlich so diese Konversation zwischen euch beiden hat mir irgendwie gefehlt. Martin, bei dir fand ich es interessant, dass du ja 2022 schon mal auf einem Podium bei uns warst, zu der gleichen Frage. Und da hast du zum Beispiel gesagt, dass dein Eindruck war, jede Debatte, die die PDS und die Linkspartei geführt hat seit ihrer Gründung, war weniger radikal als alle Debatten, die die Partei Die Grüne in ihrem Gründungsmoment geführt hat. Ich fand es generell damals irgendwie kritischer. Mein Eindruck war, irgendwie hat was verändert bei dir heute in den letzten Jahren, seit 2022. Vielleicht willst du dazu irgendwie jetzt auch abschließend nochmal was sagen. Und weil halt auch doch die Namen Clara Zetkin und Kollontai gefallen sind und deine Aussage, dass deine Mutter damit dann nicht viel einfangen würde oder könnte vielleicht heute. Ich meine, Kollontai sieht sich in den 30er-Jahren, also 1930ern, gezwungen, das Recht auf Abtreibung wieder rückgängig zu machen. Clara Zetkin ist völlig isoliert irgendwann und schreibt in Briefen, ja, meine eigene Partei weigert sich, meine Erinnerung an Leben zu drucken. Und möchte eigentlich nicht hören, was ich zu sagen habe. Also wir reden hier von Figuren, die haben wirklich versucht, die Welt zu transformieren. Die wollten die Revolution, die sind damit kläglich gescheitert. Was können wir irgendwie von diesen Figuren heute lernen? Was machen wir mit dieser Geschichte? Ines Schwertner ist heute oft auch in Online-Interviews und dann sieht man immer in ihrem Hintergrund Bilder von Luxemburg und Lenin. Luxemburg liebt nicht. Und ja, ich weiß nicht, ich frage mich halt schon, also der Begriff demokratischer Sozialismus ist dann irgendwann oder kommt eigentlich wirklich in die Welt als eine politische Antwort gegen Luxemburg und Liebknecht, gegen Feldkin, gegen Kollontal. Was machen wir? Also von welcher Flamme reden wir eigentlich, die wir hier am Leben erhalten wollen? Also das war jetzt ja ganz viel. Ich will, weil du mit Luxemburg und Liebknecht, ich will das zumindest mal erwähnen, weil auch da dürfen wir keine Verklärung haben. Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg waren 99,5% ihres Lebens in der SPD. In der SPD, bis zum 30.12.1917. Und Luxemburg war 14 Tage in der KPD, ist dann ermordet worden, wie wir alle wissen, und hat gegen jeden Beschluss, der zentral war, gegen jeden Einzelnen bestimmt, also jeden falsch war. Ich finde, das gehört mit zur Wahrheit. Und ich mag kein Bild, übrigens auch Kollontal ist viel differenzierter und nicht so negativ. Also, aber wir können das lassen. Aber das ist genau das, wo ich sage, Bildungsangebot. Über sowas müssen wir mal streiten und reden. Zum Beispiel über die Rolle von Karl Liebknecht oder seinem Vater. Und warum hat für die SPD mehrfach einen Wahlkreis gewonnen. Und ich will das alles gerne vertiefen. Aber die Linke darf eins nicht. Sie darf nicht artikulieren. Das alles, deswegen habe ich das vorhin in einem Nebensatz gesagt. Ich war mal in einer Partei, die hatte immer recht. Die hat immer alles gewusst und hat immer allen gesagt, was richtig ist. Und die hatte sogar 2,3 Millionen Mitglieder in dem kleinen Gebiet der DDR. Diese Partei ist krachend gescheitert und ich damit mit. Der Staatssozialismus ist gescheitert und zwar auch wegen den anderen, aber auch durch Eigenfehler. Und das ist auch eine eigene Debatte wert. Und deswegen möchte ich gerne, dass wir heute nicht sagen, das ist die Linke, so müssen wir das machen, dann wird das. Ja, es wird demokratisch diskutiert und entschieden, das ist richtig, aber die Voraussetzung dafür, und da, weil du das gesagt hast, natürlich schaffen wir auch Räume, aber wir werden gewählt wegen politischer Veränderung. Und wenn wir in der nächsten Woche, also ab Montag ist Haushaltswoche, da diskutieren wir über all das, was diese Regierung jetzt anrichtet. Und die richtet unendlich viel an. Ob das der Dobrindt mit seinem Innenministerium ist, der Pistorius mit der Verteidigung oder. Das Land geht in eine Richtung, die zutiefst problematisch ist. Und da sind wir im Moment leider in Abwehrkämpfen. Und ich bin dafür, dass man auch über Perspektive redet, dass wir darüber streiten. Ich meine, wie schön wäre das, wenn wir eine revolutionäre Partei hätten, die. Ich sehe die Realität, wir sind so weit davon weg. Und wir sind in Abwehrkämpfen. Wir sind leider in Abwehrkämpfen. Und dass wir es überhaupt geschafft haben im Jahre 91. Damals aus einer Staatspartei, den Versuch in die Richtung einer demokratisch-sozialistischen Partei zu gehen, dann mit der WASG Schritte zu gehen. Das alles kann man drüber streiten. Aber ich habe das, ich nehme mal jetzt ein anderes Land, ich nehme mal Portugal. Da gab es die KP, und da habe ich mit den Leuten, die da verantwortet haben, geredet, die mir ganz ruhig gesagt haben: Naja, selbst wenn wir aus allen Parlamenten rauskriegen, ist nicht so schlimm. Hauptsache wir haben recht. Okay, ich habe da eine andere Sicht. Und ich habe Locke gesehen, die haben da eine ganz andere Haltung. Jetzt sind übrigens beide gescheitert. Herr Donnerwetter, da kann man sehr viel daraus lernen. So, ich könnte jetzt die Länder durchgehen. Es ist gerade nicht so, dass wir irgendein Vorbild haben und viele gucken auf uns und sagen, was macht ihr da eigentlich? Ja. Und da ist dieser Widerspruch. Ich sage, wir müssen diesen Widerspruch, das ist zutiefst marxistisch, annehmen. Es ist eben so, wenn man in einem bürgerlichen Staat Regierungsverantwortung übernimmt oder Verantwortung in der Kommune, hier in Pankow gab es auch mal einen Bürgermeister von uns, dann ist das, der kann nicht aus den Zwängen raus. Und jeder, der hier sitzt, würde genau in diesen Zwängen sein. Oder nach einer Woche sagen, ich will das nicht mehr. Und das ist, wenn man sich Wahlen stellt, muss man auch, wer A sagt, muss dann auch B sagen. Und das ist genau diese Widersprüchlichkeit, die ich möchte, dass wir sie annehmen, dass ihr sie annehmt. Bei mir ist das interessant und ich mache das gerne und kämpfe, habe auch gekämpft für die Partei, jetzt nochmal, ein weiteres Mal. Denn 90 war das nicht so, das war ja nicht so, dass man da so locker mal hier, glaubst du, was los gewesen wäre 90, da sind die Scheiben hier eingeschlagen. Das ist die Wahrheit. Da sind wir jetzt in einer anderen Situation. Es gibt Gott sei Dank jetzt eine Bewegung. Es gibt neue, junge Leute, die links sind und die sich engagieren. Das ist total gut. Aber ich möchte denen nicht sagen, das und das ist der Weg und so geht's. Nein, die sollen selbst mit mir, ich streite auch, und natürlich bin ich in gewisser Hinsicht von gestern, aber ich streite mit meinen Kindern, mit meinen Enkeln, mache ich alles. So, wir haben unterschiedliche Sichten, das ist gut so. Es wäre doch schlimm, wenn wir wieder, also den, dann sagen, also das ist die Richtung und ich weiß, ich kann euch sagen, natürlich bin ich überzeugt, dass ich das weiß. Aber wenn ich euch nicht sagen, das und das müsst ihr machen, dann sind wir erfolgreich. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Lasst uns gemeinsam, so wie heute Abend, über solche Dinge diskutieren und dann, wie du das völlig zu Recht gesagt hast, über einzelne Fragen mal ernsthaft und seriös, da würde ich auch gerne mit Martin dann streiten, um Dinge so, Diktatur des Proletariats und die bürgerliche Gesellschaft und ihre Grenzen und mögliche. Also es sind ja ganz viele Dinge. Oder die Frauen der Geschichte. Über Rosa Luxemburg könnte man ganz viel sagen, über Karl Liebknecht auch. Aber ich habe ja gehört, ich soll aufhören. Es ist ja auch 9:30. Okay. Gut. Ja, also zuerst mal, also in der Tat kann man sagen, glaube ich, dass die Grünen bei ihrer Gründung in manchen Punkten radikaler waren als die PDS oder die Linke gewesen ist. Also beispielsweise sozusagen wurden die Grünen am Anfang in keinerlei entscheidende Ausschüsse im Parlament hineingelassen, weil sie zu Recht, finde ich, gesagt haben, und das wäre Aufgabe linker Parlamentspolitik, im Verteidigungsausschuss, wir veröffentlichen den Scheiß. Wir machen den den Menschen zugänglich, da bist du schnell draußen. Und in gewisser Weise kann man sagen, erlebt man das jetzt ein bisschen in der Linken. Allerdings muss man auch zu den Grünen auch, sie sind auch schneller nach rechts gegangen. Und weiter nach rechts, als die Linke bisher ist. Und ich hoffe nicht, dass wir rechts sind, also das ist auch nicht wahr. Das darf man doch nicht sagen, die Linke. Du kannst alles sagen, aber das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe nicht gesagt, es ist weiter nach rechts. Ich glaube auch, dass die Linkspartei ein Bild machen, Punkten zeitweise nach rechts gegangen ist gegenüber dem, was sie vorher war. Das heißt ja nicht, dass sie eine rechte Partei ist, aber man kann ja schlecht nach links gehen, umgekehrt, ja, wenn man das Spektrum nicht hat. Aber zu dem Punkt, sozusagen, daher glaube ich, aber das, was ich sozusagen an Kritik, an grundsätzlicher Kritik an der Programmatik und Ausrichtung der Linken gesagt hatte, ist mehr oder weniger wortwörtlich, was ich auch vor 4 Jahren gesagt habe. Das Programm hat sich ja seither auch nicht großartig geändert. Und auch die, und natürlich hat der Widerspruch, in dem die Linke agiert. Ich wollte aber in dem Punkt jetzt auf Dietmar einen Punkt aufgreifen, weil der scheint mir, also, klar, leben wir in einer bürgerlichen Gesellschaft, ist alles widersprüchlich und so fort. Keine Frage. Ich bin auch der Meinung, dass es richtig ist, für die Arbeiterinnenbewegung, ob das jetzt Sozialistinnen, demokratische Sozialistinnen, Kommunistinnen sind, auch zu Parlamentswahlen anzutreten und natürlich dann auch gewählt zu werden, logischerweise. Also es geht ja nicht nur darum, dass man nicht reinkommt. Aber ich sehe überhaupt nicht den Automatismus, der dann daherkommt, naja, wenn man gewählt wird, dann muss man irgendwie auch mal in die Regierung oder in die bürgerliche Regierung, genauer gesagt. Das halte ich für einen fragwürdigen sozusagen Schluss, um zu sagen, wir lösen, also gewissermaßen die kommunistische Arbeit oder die Arbeit der Arbeiterinnenbewegung bedeutet, irgendwann muss man halt dann auch Regierungsverantwortung übernehmen. Aber es gibt eine gewisse Logik und die kommt daher, dass man dann sagt, naja, sozialistische Revolution, das gibt es ja auch nicht, davon haben wir uns quasi verabschiedet, weil das ist natürlich die Frage der Auflösung. Es ist natürlich schon richtig, die Antwort kann auch nicht sein, ewig nur Oppositionspartei zu sein. Wenn man die Verhältnisse ändern will, braucht man sozusagen etwas, was darüber hinausgeht. Aber meiner Meinung nach ist, wenn man von einer wirklich sozialistischen Partei spricht, sozusagen kann man nicht sozusagen die Verantwortung quasi für die Geschäftsführung der Bourgeoisie übernehmen. Das funktioniert nicht und das muss immer scheitern. Ja, und aus dem wird man schlichtweg nicht rauskommen. Und letzter Punkt, das hatte ja, also ich gehe schon sehr wohl davon aus, dass die Frage, das ist so, klar, haben wir im Moment keine revolutionäre Situation, wir sind in der Defensive, es gibt einen Rechtsruck und so fort. Ja. Gibt nicht nur einen Rechtsruck nebenbei, weil die gewissermaßen sozusagen Wahlerfolg der Linken drückt da aus, dass es einen Teil der Gesellschaft gibt, der nach was anderem sucht. Das würde jetzt durchaus auch mit sozusagen in die Interpretation nehmen und darauf muss man sozusagen eine Antwort geben. Aber die Probleme, und es ist so äußerst schon richtig zu sagen, wir müssen uns unmittelbare Aufgaben, Reformaufgaben stellen und so weiter. Aber wenn wir eine Partei haben wollen, die dieses System ersprengen und überwinden kann, können wir das ja nicht auf irgendeiner Zukunft, wenn dann mal die Bedingungen irgendwie magisch günstiger werden, vertagen. Wir müssen diese Frage, glaube ich, jetzt angehen. Daher ist diese Frage, wollen wir sozusagen eine Partei der sozusagen besseren Gestaltung des Systems oder wollen wir eine Partei zur Überwindung dieses Systems eigentlich nach wie vor eine Grundfrage. Und ich glaube, die Grundfrage, das ist sozusagen auch, finde ich, die Aufgabe von Linken in der Linkspartei, von Kommunistinnen, dafür zu kämpfen, dass es hier einen Bruch mit dem bisherigen Reformismus der Linkspartei gibt. Ich halte es sozusagen für die Gänze der Partei für überaus schwierig, aber selbst wenn dabei eine Sammlung einer größeren und schlagkräftigeren Anzahl von Kommunisten und Kommunistinnen entstehen würde, dann wäre es ein großer Fortschritt für die Lage in Deutschland. Und das ist, bin ich, ein Punkt, ich bin gleich fertig, wo ihr denkt, dass die Genossen und Genossinnen, die sozusagen so eine Perspektive für sinnvoll halten, auch aktiv sind, der Linkspartei organisieren und einen Kampf darum führen sollen. Das wäre, finde ich, auch ein Appell an die Genossinnen von Platypus, hier sozusagen sie aktiv auch ins Gefecht zu werfen und damit einzumischen und nicht nur sozusagen Veranstaltungen darum zu organisieren. Genauso unvollkommen wie die Partei ist, mache auch ich jetzt mein Abschlussstatement, denn es ist 9:30 und ich glaube, für große prophetische Reden fehlt mir jetzt auch einfach die Kraft. Wir haben heute sehr viele verschiedene Fragen einfach aufgemacht und wir merken, dass wir da in diese Debatte rein müssen. Revolution versus Reformismus versus Regieren, das sind diese Fragen, die uns jetzt die nächsten Jahre begleiten werden. Und ich bin froh, dass sie uns begleiten werden, weil hätten wir keine 8,8% bekommen, dann würden wir hier gar nicht mehr sitzen und uns diese Frage überhaupt nicht stellen. So, meine grundsätzliche Frage stellt sich irgendwie weiterhin. Haben wir was gelernt aus den letzten 20 Jahren? Und ich hoffe, es wird möglich sein, für die jetzige Generation von jungen Leuten innerhalb der Linkspartei, außerhalb der Linkspartei, etwas zu lernen über diese Zeit. Ich hoffe, es wird irgendwie für die Deutsche Linke möglich sein, zu lernen darüber, was ist die Frage von Partei, die Parteifrage, unter den gegebenen Bedingungen. Ich hoffe, es ist diese Frage von was heißt Organisation von Zivilgesellschaft und so weiter, bleibt offen als Frage auf der Linken und wird nicht so, ne, nicht hier neue Klassenpolitik wird im Endeffekt nur der neue Modus, das, was die letzten 20 Jahre leider nicht funktioniert hat, auf eine neue Art weiterzumachen. Ich habe weiterhin das Gefühl, so um das vielleicht zu abschließen zu sagen, dass so diese grundsätzliche Sache, dass es eine Partei, eine Organisation auf der Linken braucht, als so zentralen Ort, an dem Leute zusammenkommen können, was lernen können, sich organisieren, sich zu kämpfen lernen, zu denken lernen, also diese Sachen, dass es unumgänglich ist. Die Frage, ob die Linke diese Partei ist, die Vorstufe dieser Partei ist, ob überhaupt was zu lernen ist aus dieser Geschichte der Linken, ist offen, aber wäre zu beweisen von den Leuten, die das machen wollen.